Hallo und herzlich willkommen zum Ende des Jahres Podcasts von Kaboom! Junge, oh, der Podcast, auf den wir alle gewartet haben, auf dem jeder gewartet hat und aber auch meine besten Freunde hier beim IM Call. Und zwar einmal der Jürgen. Servus, hallo. Und einmal der Markus. Hallo. Habt ihr euch auch gefreut? Sagt schon, ja, kommt schon. Ja, ich zitiere mich vom letzten Jahr, es war mein Licht am Ende des Tunnels. Ich zitiere mich von vor 3 oder 4 Tagen. Ich bin schon gespannt, was auf deiner Liste ist. Das sowieso. Ah, oh, das wird wieder. Ah, oh, es ist jedes Jahr freue ich mich. Ja, Platz 1 ist bei Stefan halt immer so eine Wildcard. Ja, es kann noch so ein Top-Jahr sein, aber Stefan bringt irgendetwas, mit dem keiner rechnet. Das ist das Schöne. Dieses Jahr war spieltechnisch ein eigentlich gutes Jahr, kann man sagen. Sehr gemischt, nächstes Jahr wird ja. Nächstes Jahr wird insane. Jahr wird wieder, das ist, zieht euch an, Leute. Monster Hunter Jesus und das war's. Christ. Ja, stimmt eigentlich. Ja, stimmt, ja. Ja, Monster Hunter auf Platz 1 passt schon, steht schon fest, das weiß ich jetzt schon. Ja, da kommt noch ein anderes ganz kleines Spiel wie GTA, das ist ja voll so... Das ist auch sowas, was man vielleicht zocken könnte. Also Top und Flop stehen passt. Also nächstes Jahr machen wir eine Top 1 und eine Flop 1. Ich glaube nicht, dass GTA 6 nächstes Jahr erscheint. Das glaube ich absolut nicht. Also das wäre ein absolutes Wunder. Oder sie müssen es wieder zweimal verschieben, wie sie es sonst bei jedem GTA gemacht haben. Makige. Also ich glaube tatsächlich, sobald die das Erscheinungsdatum sagen, dass es rauskommt, werden alle Spiele, die am Anfang des Jahres rauskommen, komplett verschoben aus nichts, verteilt aufs andere Jahr. Aus ganz mysteriösen Gründen. Mit Garantie. Ja, und ich würde aber diesmal vermuten, dass sie es wirklich nicht so oft schieben, weil es ist doch mittlerweile normal, unfertige Spiele rauszubringen. Ja, aber nicht für Rockstar. Es muss nur irgendwie laufen. Nicht für Rockstar. Der Trend zieht auch noch bei ihnen im Hause Rockstar. Nein, nicht bei Rockstar. Dafür ist Rockstar zu bekannt dafür. Ja gut, okay, sie haben mit der GTA Collection Scheiße gebaut, aber das war eine Auftragsarbeit. Ja, das haben sie ja nicht selber programmiert, wollte ich gerade sagen, ja. Richtig. Wie schaut's bei euch mit den Listen aus? Wir teilen den Podcast wieder auf in die Durchgespielt-Liste und in die Top-Liste, Top- und Flop-Liste. Der erste Teil ist diesmal, wie immer... Nur diesmal lassen wir halt die Tops und Flops drin, weil sonst unsere Listen ein bisschen kurz werden, zumindest meine. Ja. Richtig. Wie schaut's bei euch aus? Wie viele habt ihr gespielt dieses Jahr? Also ich weiß, dass es bei euch weniger ist als bei mir. Weil 27. Ich hab etwas übertrieben. Ja, 27, okay. Bei Markus? 24, wenn ich die Dinger mitrechne, die man einfach endlos dann weiterspielen kann. Okay, bei mir waren es 44. War ein bisschen mehr als ich dachte. Das war weniger als letztes Jahr. Ich bin richtig enttäuscht. Ja, bei mir ist jetzt auch sage und schreibe viel weniger als letztes Jahr. Ja, es ist, gab ja auch Gründe dafür, dass du das. Da gehe ich auch während der Liste auch noch drauf ein. Ja. Ich würde tatsächlich sagen, soll ich anfangen mit der langen Liste oder wollen wir mich zuletzt machen mit der langen Liste? Das kannst du gerne entscheiden. Wie wollen wir es am besten machen? Richtig, handhabt es. Wir müssen eh durch alle Listen durch. Also ja. Daher. Wir müssen eh durch alle Listen durch. Dann würde ich direkt sagen, ich fange mit meiner Liste an. Fuck it, was soll's. Ja, dann bitteschön. Vorhang frei. Am 1. Januar habe ich direkt das erste Spiel durchgespielt, was ich dann auch direkt bereut habe, und zwar Final Fantasy Type-O. Das habe ich noch vor mir. Oh Gott. Oh, es war nicht gut. Du musstest, ich habe dann im Nachhinein festgestellt, du musst das Spiel mehrfach durchspielen, um die wirkliche Story zu erfahren, weil die Story skippt so ein paar Parts. Da bin ich mich gewundert, was ist mit dem passiert? Wieso sind die jetzt hier? Wieso sind jetzt alle tot? Was ist hier passiert? Und dann habe ich im Nachhinein erfahren, du musst das Spiel mindestens 3 oder 4 Mal durchspielen, um die komplette Story zu erfahren. YouTube kürzt und dann war das ab. Und dann war so, Programm öffnen, löschen, nie wieder. Nein, danke. Als nächstes kam dann, ich habe nicht gut angefangen dieses Jahr, als nächstes kam dann Final Fantasy VII Remake und das Yuffie DLC. Dass du da das komplette Spiel reingebrezelt hast. Das noch von vorne, das komplette 7er Remake und das DLC. Ich bin eher überrascht, wie lang deine Liste trotz dessen, dass das Jahr so beginnt, immer noch das ist. Das Spiel hätte mich fast gebrochen. Ich hatte, nachdem ich das durch hatte, hatte ich keine Lust mehr auf Videogames eine Zeit lang. Ehrlich. Surprise. Es war Katastrophe. Oh, das DLC war noch schlimmer. Danach kam direkt Atlas Fallen. Da ging es direkt weiter. Sturz nach unten. Es war, Atlas Fallen war ein, ich glaube, das sagt euch beiden gar nichts, vermutlich. Begrenzt. Es ist so, du läufst, also du surfst sozusagen auf Sand durch die Wüste und bekämpfst irgendwelche Viecher. Die Story ist scheiße, das Kämpfen ist scheiße, die deutschen Synchronsprecher sind absolute Katastrophe, die englischen Synchronsprecher sind noch viel, viel schlimmer. Das Spiel ist kurz langweilig, die Nebenquests sind absolut fürchterlich. Ich hatte es durch und ich war so wütend auf dieses Game und es hat mich so wütend gemacht, dass ich es durchspielen musste, damit ich es endlich beendet habe. Damit ich sagen kann, fuck you, ich hab's durch. Grauenhaft. Danach ging's endlich zu was Gutem über Prince of Persia The Lost Crown. Das war ein sehr, sehr schönes Metroidvania. Da war ich echt überrascht, wie gut das war. Vor allem fand ich es lustig, wie Jürgen hat gesagt, ja, ich hab's angefangen, ist ganz cool. Ich so, ich hab's auch angefangen. So zwei Tage später, ich hab's durch. Da war wieder der gute Stefan. Das spielt sich so fürchterlich flüssig. Ja, Mann, es ist echt gut geworden. Da hätte ich echt nicht gedacht, dass es so gut ist. Vor allem, ich bin eigentlich nicht so der Fan von Metroidvanias, aber das hat mich echt gepackt. Aber natürlich, es hat sich nicht 8 Milliarden Mal verkauft, also hat Ubisoft gesagt, es war nicht erfolgreich, das Studio wird geschlossen. Ja, leider. Das Studio wurde dicht gemacht, die Leute wurden jetzt an andere Dinge verteilt und mehrere Leute wurden entlassen. Das war meines Wissens eigentlich sehr, das, sehr was schade. Es ist, recht erfolgreich, aber Ubisoft wollte halt unbedingt, dass es sich so oft verkauft wie Assassin's Creed. Ja, da war Ubisoft noch nicht so in der Schiene von, ja, wir machen alles richtig, die Gamer sind die falschen. Das ist halt genau das Problem. Danach gab es den alljährlichen Run von Mass Effect 2. Ich kann es mittlerweile mitsprechen. Ich muss aufhören, dieses Spiel zu spielen. Nein. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Ja, ganz furchtbar. Wie kann man nur Mass Effect 2 spielen? Ja, also tatsächlich. Also es ist wirklich schlimm, wie ich tatsächlich alle Dialoge mitsprechen konnte. Ich konnte, irgendwann habe ich angefangen zu skippen, weil ich genau wusste, was passiert, weil ich genau wusste, wie ich antworte. Schlimm. Danach gab es bei mir Like a Dragon Infinite Wealth, der neueste Yakuza-Teil. Der war sehr, sehr gut. Fand ich nicht so gut wie Teil 7, aber dennoch eine wunderschöne Stapelübergabe meines Erachtens. Dann gab es Suicide Squad Kill the Justice League, wo ich gesagt habe, ja, das werde ich mir auf jeden Fall holen und anschauen. Das Desaster möchte ich gern spielen. das war okay. Es hatte langweiliges Gameplay, aber die Story war tatsächlich interessant. Das Problem war einfach nur der Live-Service-Aspekt. Die Story hört halt einfach auf und wird dann in Updates weitererzählt. Das Problem daran ist, die drei Seasons, es sind drei Seasons erschienen von geplanten 8. Und nach der dritten Season ist das Spiel jetzt tot. Die haben gesagt, drei Seasons reicht. Das war einer der größten Flops des Jahres. Die drei überhaupt gar nicht. Ja, das hat mich auch gewundert. Vor allem die Sachen, die dann dazu kamen, es gab so gut wie keine Story-Missionen. Also der Bösewicht des Games ist Brainiac. Der hat die Justice League sozusagen umgemodelt und sie sind dann böse. Du bringst alle um. Übrigens habe ich gelernt, wie man Superman umbringt. You shoot him really, really hard and he dies. Stupid as fuck. Ich habe alle umgebracht. Eigentlich ist das Spiel vorbei. Aber nein. Er hat auch in allen möglichen Dimensionen und allen möglichen Zeitachsen hat er die Justice League umgebracht. Jetzt musst du Brainiac in allen möglichen Zeitachsen umbringen. Das heißt, du musst denselben Endfight von Bossen wie zum Beispiel The Green Lantern musst du nochmal machen mit Brainiac, weil er sich die Fähigkeiten angeeignet hat. Was ist das für ein Schwachsinn? Also das Ganze sollte sich so durchziehen. Du hast dann noch verschiedene Helden mehr dazu gekriegt, wie zum Beispiel Mr. Freeze, nur als weibliche Fassung kommt er noch vorbei, weil es halt andere Dimensionen sind, andere Multiversum sind. Ein anderer Joker, nicht der Joker, der ist offiziell tot. Also der offizielle Joker ist ja tot nach dem letzten Batman-Game. Sondern ein anderer Joker. Weil ohne Joker geht's ja natürlich nicht. Ja, richtig. Und noch irgendjemand. Und das war so. Ja, das Problem war halt diese Story-Mission, die sie dann eingeführt haben. Du hast einfach nur auf den in das nächste Multiversum geschickt, hast dann nochmal alles freischalten müssen. Also nochmal dieselben langweiligen Missionen und musstest dann am Ende nochmal gegen Bernier kämpfen. Langweilig, furchtbar umgesetzt und ich bin ehrlich gesagt froh, dass es tot ist. Es kriegt einen Offline-Modus, das heißt, man kann sich es nochmal anschauen. Das wird im Prinzip, es wurde auch schon bei Epic öfters verschenkt. Und ich glaube, im PSN-Store oder so hat es mal gekostet, so 2-3 Euro oder so. Dafür kann man sich's angucken. Aber wieso sollte man sich's angucken? Also ich muss sagen, selbst wenn du es guckst, ich hatte ja am Anfang mein Interesse an Suicide Squad, wenn ich mich an den Kaufcast erinnere. Aber das hat sich so dermaßen mit dem Release verloren. Egal was ich sehe, es wirkt lieblos und lustlos. Ich kann es dir einfach mal gerne in die Hand drücken und sagen, hier, spiel mal, viel Spaß. Du musst halt wie einfach wie Stefan Trash Game Hunter sein, dann geht das schon. Das stimmt, ja. Ich embrace es mittlerweile tatsächlich. Es ist mir schon mehrfach aufgefallen. Ach, das Spiel ist richtig kacke. Es interessiert mich. Das ist so richtig scheiße. Da muss ich jetzt erstmal 100 Stunden reingrinden. Und dann, ja, Fazit, es ist okay. Wie das eine Reel, was ich dir geschickt habe. You played a game for over 1000 hours you hate. Maybe. Yes. Yes. Also danach ich gab es. Ganz okay. Yep. Danach kam bei mir RoboCop Rogue City. Das war ein super Shooter. Das war ein überraschend guter Shooter. Da war ich echt überrascht, wie gut der war. Der war 18 Stunden oder so lang. Ich habe ihn am Stück an einem Tag durchgerockt. Natürlich hast du das. Selbstverständlich. Es war echt ein geiles Ding. Und du bist halt RoboCop, der halt Leute in die Eier schießen darf und so. ist echt cool gewesen. Hatte ja, ich habe auch eigentlich nur Positives gehört, dass es sehr straightforward sein soll. Ja, ja, hatte den originalen Sprecher dabei von RoboCop. Richtig cool. War aber echt gut. Hat Spaß gemacht. Danach gab es eins meiner Highlights, das ist ja Persona 3 Reload. Es ist Persona 3. Mann. Der Soundtrack. Der Soundtrack, das Game, der Soundtrack, einfach großartig. Dann habe ich mich, du hast letztes Jahr gesagt, wir müssen mal ein bisschen nostalgischen Shit spielen, also habe ich Red Faction 1 nach Ewigkeiten endlich mal beendet, weil ich hatte damals das Problem auf der PC-Variante, ich hatte einen Bug und konnte es nie beenden, weil es einfach nicht weiterging. Deswegen habe ich Red Faction 1 einmal auf der PlayStation durchgespielt. Gott, war das schlecht. Das Problem ist, da haben wir jetzt schon öfter drüber gesprochen, ältere Shooter altern nicht gut. Nein, absolut nicht. Es gibt nicht. Nur eine Handvoll Shooter, die älter sind, die funktionieren. Also was die reine Shooter-Mechanik angeht. Das sind Halo, ja. Das ist Half-Life, sowas. Ja. Aber die meisten Shooter aus der Zeit funktionieren echt nicht mehr gut. Und die Shooter werden halt getragen von ihrer Mechanik. Ja. Nicht von irgendeiner überragend geilen Story. Ja, die Story war scheiße, der Held war ein Vollidiot und das Game war einfach meh. Ich weiß, also aus der damaligen Sicht war das cool mit so Sachen wegsprengen und so weiter und schießen und das so. Das war mega. Cool. Aber wenn du das heute noch mal spielst, denkst du, ich hätte lieber die Erinnerung im Kopf behalten sollen. Ich wusste aber tatsächlich nicht, ich bin jetzt überrascht, dass du es nie durchgespielt hattest bis jetzt. Nee, ich hatte, wir wissen doch, wie Jürgen gesagt hat, es war 2 Jahren oder so, erst da habe ich angefangen, Spiele durchzuspielen. Stimmt, ja. dann habe ich beendet Rise of the Ronin mit allem möglichen Stuff. Ich habe alles gesammelt. Das war ein Sammelmarathon. Ist im Prinzip Neo im Open World. Das hat echt Fun gemacht, das Samurai-Game. Die Story ist so ein bisschen Hit or Miss. Du bist ein eigens erstellter Charakter und triffst legendäre, echte Personen zu der Zeit, als das wirklich tatsächlich, die Story läuft so im Hintergrund ab und du bist einfach da. Man könnte es vergleichen so mit Assassin's Creed 3. Wobei das kompletter Schwachsinn war. Natürlich ist der Indianer bei der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung dabei gewesen. es ist aber wirklich so, du bist einfach da. Und egal, wie du dich entscheidest, die Story entwickelt sich trotzdem in die richtige Richtung. Bisschen weird. Dennoch hat es Spaß gemacht. Ich hatte Fun. Als nächstes kam dann Stellar Blade. Fantastischer Soundtrack, fantastisches Game. Booty, booty, booty, booty, booty, booty, bounce. Booty, booty, booty, booty, bounce. Ja, es ist so gut. Ich weiß, dass es ein gutes Character-Action-Game ist, aber in erster Linie denkst du so, oh, dieser Booty. Ja, aber verdient. Damn. Was machen die auch so sexy Roboter? What the fuck? Damn. Ja. Damn. Damn. Danach begab es sich, jetzt kann ich einen Spruch wiederholen, den der Jürgen gesagt hat, dass ich bei Jürgen saß und random über den Emulator auf der Switch Kirby Streamland durchgespielt habe. Und zwar mit Muscle Memory pur. Das war einfach großartig. Ich habe es so spontan angemacht und er spielt und er spielt und er spielt und durch. Es ja. War halt komplette Muscle Memory, komplettes Erinnern, wie das alles so damals abgeht. Vor allem, da gibt es ja dieses eine Level mit den 1000 Türen, Markus, wenn du dich dran erinnerst, wo du nicht weißt, wo du lang musst. Ich wusste sofort, wohin. Das war richtig funny. Also es hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht. Also der Soundtrack ist. Es ist Kirby. Kirby ist cool. Ja, Kirby ist Kirby. Ja. Dann habe ich nach all den Jahren endlich das beste Pokémon-Spiel überhaupt durchgespielt. Und zwar Mittelerde Shadow of War. Wo man seine Orks sammeln kann. Die Orks sind das Highlight an dem Game. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe die zwei Mittelerde-Games. Schlacht um Mittelerde Ich glaube Shadow of War und was war das? Ja, Shadow of Middle-Earth und das andere, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Irgendwie so War of Middle-Earth. Mittelerde Schatten des Krieges war das zweite, glaube ich. Ja, genau. Richtig. Mittelerde Shadow of War war der zweite, ja. Den habe ich endlich durchgespielt. Ich liebe dieses Games. Ich finde die Orks cool, ich mag die Mechaniken, die Story ist super. Ich habe da hunderte Stunden reingesteckt und jetzt habe ich es halt endlich mal beendet. Und das Kampfsystem ist das, was Assassin's Creed immer sein wollte. Ja, richtig. Das habe ich damals. Es ist so saftig, wenn du in die Gegner reinschlägst. Es ist so schön. Ja, ich weiß noch, ich habe das damals auf der Gamescom angetestet und habe gesagt, hey, das ist wie Assassin's Creed, nur Mittelerde. Geil, das könnte gut werden. Nun gut, das könnte gut werden. Dann habe ich endlich beendet Xenoblade Chronicles 1 plus das DLC. Ich liebe es, Xenoblade Chronicles. Der Soundtrack, wieder mal. Die Story, die Charaktere, das DLC war auch sehr, sehr gut. Unglaublich viel Spaß hat das Ding gemacht. Und ich bin gerade am dritten Teil dran. Oh, ist der gut. Wie Markus auch letztes Jahr gesagt hat. Oh, ist der gut. Die Story ist ja der Wahnsinn. Die Hauptstory. Hammer. Also, ja. Ja. Die Hauptstory. Die Nebenquests sind so Hit or Miss. Ja. Aber du kannst dadurch halt mehrere Charaktere freischalten, wo du dann mehr so Sachen, also mehrere Kampftechniken freischalten kannst, ist ganz cool. Und dafür aber die lohnt Hauptstory. Also die Nebenquests lohnen sich nur fürs Freischalten und ansonsten sind sie eher vergessenswert. Aber die Hauptstory. Ich will den vierten Teil. Ja, ich bitte auch. Ey, jetzt kommt ja Chronicles X. Oh, das ist endlich von der Wii U befreit. Gott. Und kommt endlich auf die Switch. Yeah, ich warte schon drauf. Ich werde das so suchten. Nächstes Jahr im März, glaube ich. Da kommt so wie alles im Februar. Im März kommt es, glaube ich, raus. Liebe Leute, verteilt eure guten Spiele einfach aufs Jahr. Es gibt nur noch ein Vor-Monster Hunter und dann gibt's den Herbst. Genau. Ja, und dann gibt's den Herbst, das ist wahr. Dann geschah etwas Seltsames. Ich saß mit Markus im Call und wir haben den Podcast zu Borderlands aufgenommen. Und währenddessen habe ich gesagt, ja, ich habe wieder Bock auf Borderlands, jetzt installiere ich das. Aber beim Rüberfahren über Borderlands tippte ich auf Bloodborne. Ich habe Bloodborne ewig nicht mehr gespielt. Spielen wir mal so ein bisschen Bloodborne, warum nicht? Ich habe Bloodborne beendet, endlich. Und danach war irgendwie dieser... Da war der Schalter umgelegt. Dieser Spark da. Wieder Spark da. Dieses, ich will mehr Souls-Games spielen. Also habe ich danach Dark Souls 1 Remastered beendet. Übrigens auch dank Hilfe von dem guten Jürgen, der mir da auch bei... Der gute alte Sunbro Boss, glaube ich, war da, ja. Ja, der gute Sunbro war da. Und da haben wir zusammen Dark Souls gespielt und ich habe dann Dark Souls beendet. Und danach habe ich Dark Souls 2 beendet. Und zwar im Speedrun-Modus, ganz schön zügig, möchte ich mal dazu sagen. Ja. Du hattest dein Souls-Erwachen. Ich hatte irgendwie mein Souls-Erwachen. Das war richtig weird. Aber jetzt kann ich auch sagen, get good. Get good, ja. Get good. So schwer ist das Spiel ja gar nicht. So schwer sind die gar nicht. Ja. Bonk-Strategie auf jeden Fall. Ach ja, kleiner Shoutout an Jokerface auf YouTube, der mir sehr oft geholfen guter hat. Mann. Der gute Daniel Maczewski. Sehr, sehr guter Channel, ja. Der gute Daniel Maczewski, ehemals damals bei der GameStar, bei dem ich echt oft nachgucken muss, wo muss ich eigentlich hin? Was macht der oder Jokerface? Gucken wir mal nach. Weil bei denen kannst du nämlich, erstens hat er echt gute Tipps-Videos und zweitens kannst du dir, der hat diese ganzen Spiele mehrfach, tausendfach durchgespielt, in allen möglichen Varianten. Und da konnte ich mir auch öfters mal, vor allem, als ich dann auch Dark Souls 3 durchgespielt habe, wo zur Hölle muss ich eigentlich hin? Hier ist es für mich der beste deutschsprachige Souls-Guide-YouTuber. Ja, ist es, absolut, 100%. Dann habe ich endlich Baldur's Gate 3 beendet. After all this time. After all this time. Mir fehlt ja nicht mehr viel. Ich habe dann, der Endfight war überraschend einfach, wenn du wirklich 100 Leute hast, die dir helfen. Dennoch, ich hab's durchgespielt, ich hatte Karlach geromanced, wir beide sind jetzt in der Hölle, töten und vögeln auf toten Dämonen. Nice. Geiles Leben. Ende. Geiles Ende. Es ist ein sehr geiles Ende, ja. Ich bin mit ihr in der Hölle, wir sind da unten, wir töten Dämonen und vögeln auf ihren Korpses. Nice. Fuck yeah. Ich liebe es, wie sie sich erstmal eine Zigarre anzündet, wenn ihr in die Hölle ankommt. Los geht's! Oh ja! Oh ja, sie ist so badass, ich liebe sie einfach. Ach Gott, ich liebe Karlach, absolut, herrlich. Karlach muss Spiel auch war. Noch mal geromanced werden. Boah, warum habe ich jetzt schon wieder Bock? Vor allem mit dem... Ja, direkt wieder Bock, bei das Spiel zu schmeißen. Ja. Das war mit dem, vor allem, ich habe das gespielt, als dann dieser Epilog eingepatcht wurde, wo du die ganzen Charaktere nochmal gesehen hast, war sehr, sehr cool, war auch jedenfalls. Der war richtig gut gemacht, ja. Ja, sehr schönes Spiel, wie gesagt, es ist Baldur's Gate 3, es ist absolut großartig. Ich muss es auch nochmal spielen, ob ich mich nochmal dazu durchringe, bestimmt ja, aber ich äugle so ein bisschen mit, Larian hatte da noch so ein Game rausgebracht, das nennte sich Divinity 2. Irgendwie habe ich da mal Bock drauf. Ja, der Vorteil bei Baldur's Gate jetzt ist, dass Mods mit drin sind und du kannst einfach auf Level 12 starten und alles umhusten. Kannst du, ja. Und aber du ich kannst bin das Level Cap so auch machen. Das heißt, du kannst sogar dann einfach weiter hochleveln. Ja, aber ich finde es irgendwie lame, wenn du einfach schon auf 12 anfängst. Ja, ich auch. Außerdem äugle ich so mit dem, ich würde es schon gern mal auf Hardcore nur einen Spielstand durchspielen irgendwie. Warte. Bist du auch die goldenen Würfel? Ja, ich bin die goldenen Würfel. Auf die bin ich auch noch scharf. Goddammit. Aber es gibt so viele andere Spiele, Stefan. Es gibt so viele andere Spiele, die wir vernachlässigen müssten. Ja, leider, das stimmt. Dann hatte ich meine kleine Adventure-Phase, in der mich Edna bricht aus und habe ich neue Augen durchgespielt. Es sind einfach großartige Adventures. Ach, die sind so gut. Sie sind so gut. Ja, sie sind einfach großartig. Ich meine, ich habe immer noch meinen originalen blauen Harvey hier. Den Hasen als Plüsch. Ich liebe diese Games. Boogie, herrlich. Den hast du lange als dein Profilbild gehabt, glaube ich sogar. Ja, hatte ich. Lilly, die nichts sagen kann. Es ist so geil. Ich liebe das Ende, wo du sagen kannst. Ende ist so geil. Ja, wo du aber sagen kannst, das reicht's mir aber, ihr blöden Penner. Ihr habt die Schnauze voll. Das ist so geil. Als ich dann letztes Jahr South Park und The Stick of Truth durchgespielt habe, dachte ich mir dieses Jahr, nachdem einer meiner Lieblingsstreamer angefangen hat, beide South Park Games zu spielen, obwohl er keine Ahnung von South Park hat, ich spiele nochmal South Park The Fractured Butthole durch. War sehr, sehr geil. Ich liebe die South Park Games. Ich finde, ich sollte es nochmal einen Teil geben, weil die sind wirklich, wirklich nice, die Dinge. Vor allem, die sind halt, es ist halt South Park, ne? Es ist halt der Humor. Du musst auf den Humor stehen danach. Ansonsten bringt es dir nicht viel. Dann habe ich relativ zügig durchgespielt, wo ich euch geschrieben habe, hey, Leute, ich habe Borderlands 1 plus die DLCs durch. Kam so von euch beiden so, wie bitte? Und das Spiel ist nicht leicht. Das tritt ja schon gern in den Arsch, das Game. Aber, naja, ich habe keine Ahnung, ob ich zu gut war da drin oder zu schnell, ich weiß es nicht. Markus hat nur gesagt, wieso bist du da schon durch? Ja, inhalieren. Ja, das aber bei dir einfach nur wie inhalieren. Ich mach das Spiel an, ach Leute, ich hab's durch. dann habe ich beendet Star Wars Outlaws. Es ist ein völlig okayes Star Wars Game. Absolut. Es ist völlig okay. Dann gab es Immortals of Avernum. Darüber rede ich später. dann habe ich durchgespielt eines der besten Comedy-Adventures des Jahres. Thank goodness you're here. Abgedreht. Völlig wahnsinnig. Es ist so witzig. Es ist einfach nur fantastisch. Du läufst im Prinzip durch eine englische Kleinstadt. Und es ist, oh Gott, es ist das witzigste Game, was ich hier gespielt habe. Es ist absolut großartig. Dann gab es bei mir eine sehr lange, relativ lange Flaute, aber dann habe ich es endlich geschafft. Nach einer, ich glaube, ich habe danach noch 32 Stunden dran gespielt, bis ich endlich durch war. Final Fantasy VII Rebirth. Gott, war ich froh, als das Ding vorbei war. Reden wir über was anderes. Next. Ich habe das Gefühl, da wird noch ein paar Mal drüber gesprochen werden. Ich glaube, wir reden noch darüber. Ich spüre da was. Ich spüre so eine Erschütterung in der Macht. Irgendwie so. Ich spüre eine Erschütterung in der Macht. Dann habe ich eins der wohl randomsten und weirdesten Games durchgespielt überhaupt. Wanted Dead. Das sagt euch bestimmt überhaupt nichts. Oder? Nee. Wanted Dead? Nee, das noch ist nie gehört. Das ist eigentlich ein verloren gegangenes PlayStation 3-Spiel. Du spielst eine... Ach, ist das dieser Cowboy, der mit Future-Waffen ballert? Nee, das ist... nee, das war was anderes. Ja. Das hier ist einfach nur... Du bist eine Polizistin, die in Japan wohnt, aber in Japan sind alles Engländer. Natürlich. Und du bist... hast nur ein, du hast einen Robo-Arm und du hast einen Katana und kannst gleichzeitig Leute niedermetzeln und Leute abknallen. Und das ist das Einzige, was du im Spiel machst. Die Story ist absoluter Bullshit. Absolut sinnfrei, ohne Ende. Das Spiel macht am Ende, macht ab der Hälfte einen Cut und es ist nur noch eine Shooter-Orgie. Du hast ein Rahmen-Minigame-S-Spiel. Du kannst dir Figuren des Games aus einer Claw-Machine ziehen. Oh Gott, Gacha. Es ist komplett wahnsinniger Bullshit, einfach nur. Du hast einen Skillbaum, den sie extra reingepatcht haben, den du nach 2 Stunden voll hast, aber du kriegst immer noch Skillpunkte. Okay. Weird. Es ist weird, es ist strange, es ist echt gut gewesen. Also es war für mich, also für mich persönlich, es ist ein absolutes Highlight, was so dumm war, aber so herrlich. Ah, es war schön. Dann habe ich durchgespielt Cat Quest 3, auch ziemlich zügig, weil ich hatte so Piraten mit Katzen, das sieht cool aus, spielen wir es mal an. Ja, das ging schnell. Schneller als ich dachte. Vermutlich sitzt eine andere heute noch dran. Ich habe scheinbar schnell durchgezogen. Dann habe ich beendet, ich hatte das aber am Anfang des Jahres angefangen, Dragon Age Inquisition plus die DLCs, die 2 wichtigen DLCs, für den neuesten Teil, der dann rausgekommen ist. Inquisition ist immer noch ein saugutes Spiel, finde ich. Absolut. Inquisition, ich habe aber ist diesmal grandios. Ja? Inquisition ist grandios. Ja, ich habe vor allem das ist jetzt so ein mein nicht offizieller Run gewesen, sozusagen, nicht offizieller Time-Run. Ich habe einfach mal alles anders gemacht, als ich sonst immer mache. Ich habe einfach mal so gut wie jeden verdorben in dem Game. Hat Spaß gemacht. dann endlich beendet Final Fantasy V Pixel Remaster. Der Endfight war absoluter Bullshit. Fuck me. Alter, war das ein harter Fight. Ja, für den habe ich damals auch ewig gebraucht. Ich weiß nicht, Markus vermutlich nicht. Der ist vermutlich reingegangen. Was? Schon vorbei? Der Endkampf vom 5er, der war schon. Der ist echt hart. Man hätte halt gewesen, auf die erste Phase, wo er halt tot casten kann, halt einfach verzichten sollen. Ja, vor allem, wenn er anfängt mit hier, hey. Ich hatte irgendwie extrem schlechtes RNG. Du wirst ja zu. Also, der haut ja so Spells raus die ganze Zeit am Anfang. Und du musstest, wenn du Pech hattest, hat er deine kompletten Leute insta eingefroren in Stein, dann fertig. Beim ersten Cast, dem so, was ist das? Was habe ich für scheiß Energy? Das habe ich 2 oder 3 Tage saß ich da dran, bis ich ihn endlich hatte. Aber was? War sehr, sehr. Ich habe da auch einen ganzen Abend dran gesessen damals. Es war echt krass. Okay, der Fight ich darf nichts sagen. Wie war das bei dir? Sag an. Der zweite Try war ein Lager. Ja, aber ich. Ja, gut, du spielst ja auch Taktik-Games in 2 Stunden durch. Psst! Lass mir da Zeit für. Ja, klar. Auf jeden Fall, Final Fantasy V Pixel Master ist großartig. Jetzt muss ich dann noch Teil 6 endlich spielen. Wobei, Teil 6 finde ich interessant. Teil 6 ist tatsächlich eigentlich mehr ein Story-Game. Das ist mehr auf Story und weniger auf offenes Erkunden tatsächlich. Krass. Aber es nimmt dem keinen Abbruch. Es ist so genial, wie es dich durch die Story mitnimmt. Das stimmt, ja. Du kannst, also bei Teil 5 muss ich echt nachschauen, öfters, wohin ich muss, was ich tun muss. Aber bei Teil 6, das ist straightforward einfach nur. Aber es ist gut. Es ist sehr, sehr spaßig. Dann habe ich durchgespielt Diablo 4 Vessel of Hatred. Dazu kommen wir später. Alan Wake 2 The Lakehouse DLC. Also beide DLCs. Es ist, oh Gott, ist das gut. Es ist so gut. Es ist Alan Wake 2. Die DLCs sind beide sehr, sehr gut. Wenn auch kurz, aber dennoch beide sehr, sehr gut. Ich freue mich auf Control 2, was dann jetzt irgendwann kommen wird. Und vielleicht irgendwann nochmal ein Alan Wake. Alan Wake ist einfach nur fantastisch. Dann das Dead Space 1 Remake. Ich habe es mir gekauft. Ich habe gedacht, komm, ich spiele es einfach mal durch. War klasse. Absolut großartig. Also, ich finde es sehr, sehr schade, dass sie den zweiten Teil nicht remaken, weil der hätte es auch verdient. Ein Remake zu machen, bei der zweite ist auch sehr gut, aber der erste ist einfach, es ist Dead Space. Dead Space ist so geil. Die Lore ist einfach nur Hammer. Die widerlichen Monster, die da rumrennen, ist so cool. Es ist Dead Space. Dann einfach mal random Infamous Second Son, die böse Variante. Warum Infamous Second Son? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hoverte über das durch ist meine halt das Bibliothek. Random Game auf der Liste. Ja, ich hoverte durch die Bibliothek. Ich habe Infamous lange nicht mehr gespielt. Habe ich die böse Variante gespielt? Nein, habe ich nicht. Let's go. dann, ich glaube, das nächste Random Game ist auch sehr random. Lego Jurassic Park. Einfach mal Lego Jurassic Park durchgespielt, weil es irgendwie dauerhaft bei mir in meiner Installation schwirrte. Und ich so, ach komm, ich spiele das jetzt durch. Du spielst dich durch fast alle existierenden Jurassic Park Filme, also durch 1, 2, 3 und World. Es war Lego-typisch ganz cute und ganz witzig. Die sind mit den Toten von den Figuren sind sie ganz witzig umgegangen. War auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann als nächstes gab es dann Dragon Age to Belgard. Es war okay. Es war nur solide 6 von 10. Es hat seine Probleme, vor allem storytechnisch hat seine Probleme. Spielerisch ist es echt gut. Storytechnisch ist es so, ja, ne? Das letzte Drittel dagegen zieht richtig an. Da ist bei Final Fantasy 15 hieß es damals, nach 20 Stunden wird's gut. Hier ist es tatsächlich, nach 60 Stunden wird's super. dann habe ich nach 20 Jahren noch einmal beendet, ich hatte es damals auf der ersten Xbox gespielt bei einem Kumpel, Halo 1. Wie zur Hölle hat dieses Drecksspiel 5 Teile und Ableger bekommen. Ich war nur am Fluchen, die ganze Zeit. Fuck me. Alter, war das beschissen. Sorry, und jeden Halo-Fan da draußen. Fuck. Du meinst mich zum Beispiel? Ja. Oh Gott, ich war so wütend auf dieses Game. Am besten, das Schlimme ist die deutsche Sprachausgabe. Oh Gott. Die Flut kommt. Ich meine, es sind dieselben Sprecher wie bei das ist das, was ich so witzig fand. Es sind dieselben Sprecher wie bei No One Lives Forever. Cortana wird gesprochen von Kate Archer. Weil ich so, okay, cool. Ist, auch die Dennoch, ist ja auch die einzig gute Sprecherin im ganzen Cast. Ja, auch wenn sie nur abliest. Es ist furchtbar. Der ist am Ende, wo du gegen 1000 Flut kämpfen musst, wenn du diesen blöden Roboter die ganze Zeit folgst. Im Kreis, stundenlang. Ihr sagt, was ist das hier? Oh. Ja, die Bibliothek ist auch das schlechteste Halo-Level. Das ist der Gottes Willen. Dann am Ende, ja, du musst innerhalb ein paar Sekunden von A nach B fahren. Mit der beschissensten Steuerung der Welt von dem Auto. Hass, ist kein Wunder, dass ich Halo nicht mag. Danach aber, da es ein Patch gab für die Definitive Edition von den ganzen GTA-Teilen, habe ich GTA 3 und GTA Vice City in derselben Geschwindigkeit wie vor 2 Jahren durchgespielt. Ja, doch gut, Jürgen, du hast mir das gefragt. Wie machst du das ohne Cheats? Keine Ahnung, Glück. Ich kann es dir nicht erklären. Ich mache die Mission wiederholt. Weil ich meine, man kann es natürlich ohne Cheats durchspielen, aber die Spiele sind halt doch schon knackig. Sind sie, ja, in vielerlei Hinsicht. Aber ich gebe halt, also was ich gelernt habe bei Vice City am Anfang, kein Geld ausgeben, das komplette Geld sparen und in die ganzen Läden investieren, weil ansonsten hast du irgendwann keine Kohle und musst die ganze Zeit warten, bis es nachlädt. Was halt völlig furchtbar ist. Dennoch, GTA 3, großartig wie immer. GTA Vice City, großartig wie immer. Wie hast du gesagt? Und jetzt geht das San Andreas. Ich so, nee. Nee. Ich finde es halt so schade, dass sich ausgerechnet San Andreas, was ja eigentlich rein spielerisch der beste Teil der Serie ist, dich nie abholen konnte. Nee, hat mich nie abgeholt. Das lag auch zu der Zeit, wo ich konnte es auch nie richtig spielen damals, weil ich wie immer den besten PC der Welt hatte und keine PlayStation zu dem Zeitpunkt. Ja, und das Problem ist, dass du diese ganze Gangster-in-the-Hood-Attitüde halt einfach nicht magst. Ist halt so, kann man nicht ändern. Nein, mag ich einfach nicht. Ist nichts für mich. Dann habe ich durchgespielt Wayfinder. Darüber rede ich später. Und habe sozusagen das Jahr abgeschlossen mit dem besten Spiel aller Zeiten. Was dennoch schwieriger war, als ich in Erinnerung hatte, aber dennoch immer noch großartig war. Die Story, das Free Gameplay, die Musik. Ah, Mirror's Edge 1. Es ist großartig. Es ist halt einfach Mirror's Edge. Ah, ich liebe Mirror's Edge. Ist uns noch nie aufgefallen? Ah, nein, überhaupt nicht. Ist so, wo du auch gesagt hast, war das nicht längst überfällig? Ja, war es. Mich hat die ganze Zeit irgendwas abgelenkt. Weißt du, für jemanden, der das Spiel so abartig vergöttert wie du, spielst du es verdächtig selten durch. Ja, weil ich dann so hab, warum soll ich mir, also ich hab die Erinnerung daran, ist natürlich immer wieder schön. Aber dann spielst du es nämlich so, ach ja, genau, es war genauso gut, wie ich es so vorgestellt habe. Ah, es war endlich wieder Zeit, es wieder durchzuspielen. Jetzt warte ich vermutlich wieder 2-3 Jahre, bis ich es wieder spiele. Weil ich zu oft immer wieder dasselbe, siehe Mass Effect 2. Irgendwann kannst du es mitspielen. Ich kann Kotor auch vorwärts, rückwärts, ich spiele es trotzdem jedes Jahr durch. Ja. Gut, damit ist meine Liste abgeschlossen, der durchgespielte Liste. Wer möchte von euch anfangen? Markus, mach ruhig du. Dann mache ich das als letztes. Hol mal das Listchen raus. Durchgespielt plus 2, ich sag mal fast eigentlich Endlos-Dinger. Ja, da habe ich einfach nur alles durchgespielt, was man in einer Story spielen kann und dann zählt es für mich als abgehakt, weil jetzt kannst du endlos weiterspielen. Aber ich versuche irgendwie ähnlich chronologisch durchzugehen. Und ich habe auch echt scheiße in das Jahr gestartet. Final Fantasy 16 habe ich gespielt. Ah. Direkt am Anfang im Januar. Yeah. Das ist ja endlich beendet. Ah. Kaugummi the Game. Aber da will ich jetzt gar nicht so lang bleiben, weil sonst... Da haben wir zu einem anderen Zeitpunkt sehr ausführlich drüber gesprochen. Yep. Dann kam danach wenigstens was Gutes, Unicorn Overlord. Oh. Oh, Taktik-Game. Da hast du reingegrindet, Gegrindet? Ich habe meine Frau nochmal gefragt, wie sie es wahrgenommen hat. Und was hat sie zu mir gesagt? War das nicht das Spiel, wo du irgendwie nach 2/3 des Spiels nur noch gesagt hast, guck mal, Schatz, wie ich da einfach durchlaufe? Aber es hat so viel Spaß gemacht, seine Einheiten so zusammenzupuzzeln, dass sie auf jede Eventualität vorbereitet sind. Dass du sowohl gegen Caster, Flugeinheiten, Panzereinheiten, gegen alles ankommst. Ich spiel's ja auch gerade und es ist der Hammer, wie gut das Ding ist. Ist wirklich gut. Ist richtig gut. Oh ja. Genau, dann ging's weiter mit Persona 3. Oh. Edition ausgepackt, Edition eingelegt, Edition durchgespielt. Oh ja, darüber reden wir später noch. Ja. Es ist ein super Game. Und dann kam tatsächlich noch ein Yakuza, bevor ich dann irgendwie für ein fast halbes Jahr raus war. Und zwar Yakuza, The Man Who Erased His Name. Das war so ein geiles Game, Alter. Godlike. Ich hatte so Tränen am Ende in den Augen. Ich auch. Übelst, wie emotional und funny dieses Game war. Das sind ja die Yakuza-Games. Das sind die Yakuza-Games, richtig. Aber leider das einzige Yakuza dieses Jahr. Weil danach kam der Schrecken des Jahres Final Fantasy 7 Rebirth und ich habe ein halbes Jahr aufgehört zu spielen. Und zwar komplett. Damn. Jesus. Komplett. Deswegen sind es auch nur 24 geworden. Aber wie es dir deine Lebenskraft rausgezogen hat, man hat es live miterlebt. Ja, das war echt krass. Darüber reden wir später nochmal. Ja, ist schon klar. Das ist auf jeden Fall. Was mich dann habe ich mich langsam zurückgekämpft mit Dungeons 4. Einfach sinnlos, schwachsinniger Humor. Passt, geil, Dungeon aufbauen. Nur um dann in Dragon's Dogma 2 zu versumpfen. Ich fand's gar nicht so übel wie manche andere, von denen ich so gelesen habe. Ich habe mich da echt drin verloren und es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, den Leuten fehlt in dem Game einfach so die Gradlinigkeit. Ich fand genau das Geile. Du gehst in die Höhle rein. Das ist halt so richtig schönes Adventuring in dem Game. Ja. Und wie das Essen aussieht. Oh, das lecker. Ist ja echtes Essen. Ich weiß, dass es echtes Essen ist, dementsprechend. Oh. Fuck. Damn. Also in der Zeit gab es bei mir sehr viel Fleisch, aber tiefer möchte ich gar nicht eingehen. Also ihr merkt, bei mir wird die Liste recht schnell durchgearbeitet, weil einiges davon werden wir dann nochmal näher behandeln. Ja, es wird bei mir auch so sein. Alles gut. Und dann habe ich mich wieder in dem Spiel nochmal verloren. Also jetzt kommen irgendwie viele. Wie habt ihr, ich zitiere eigentlich euch beide, ja, du hast nicht viel durchgespielt, aber dafür lauter 100-Stunden-Games. Ja, ganz genau. Ja. Ey, Juden Chronicles 100 Heroes. Und ich habe lang für gebraucht. Ich habe mein Ziel verpasst, nur weil ich an einer Stelle nicht mit Lösung gespielt habe. Ich habe nicht alle 128 Charaktere bekommen. Ja, der Loser. 20 Charaktere. Ja, ich versage, habe nur 123 bekommen. Wie läuft das ab? Sind die in einem Hub drin? Kannst du die im Wanderfly austauschen? Oder? Du hast deine eigene, also wie in Suikoden, du hast deine eigene Burg. Dort sind alle Random Guys drin und die kannst du immer austauschen. Okay. In deiner Burg. Cool. Ich wette, wenn so ich spiele, komme ich höchstens auf 80 oder so. Ich komme vielleicht auf 20 und sage, nee, die letzten drei gefallen mir, bei dem bleibe ich. Ich habe alle immer durchgemischt und am Ende bin ich tatsächlich bei immer denselben hängen geblieben, die aber seltsamerweise nicht den Top-Ranked Guys entsprechen, wenn du YouTubern glaubst aus Amerika. Bringst du, kannst Intagini miteinander, können die daten oder wie läuft das ab? Oder sind sie einfach nur da? Die sind da, die interagieren schon ein bisschen miteinander, aber so richtig Dating, nee. Okay. Halt ein Rollenspiel. Und dann kam ein halbfertiges Spiel, ich traue es mich gar nicht zu nennen, weil für mich gilt es nicht als durchgespielt, weil es fehlt noch eine zweite Hälfte vom Spiel. Aber ich hatte einen Abspann, also Seal of Stars. Sea of Stars. Aber das war ein halbfertiges Spiel. Deswegen. Ja, ja, ich habe. Also, das ist ein Grafikblender tatsächlich. Ja. Da ist die Grafik hübsch, aber das Spiel ist katastrophal. Die Grafik ist hübsch, das Spiel ist hübsch. Aber sonst hat es wenig zu bieten. Auch die Story war Halbseiten. Dann ein Spiel, auf das du, Stefan, mich immer wieder gesagt hast, das musst du spielen, dir hat der erste Teil gefallen. Spiel das zweite endlich. Jedi Survivor. Ah! Ich hab's durchgespielt. Und wie wir beide sagen, das Spiel ist großartig. Es gibt keine negativen Sachen an dem Game. Dazu später mehr. Dazu später mehr. Oh nein! Goddammit! Damn! Und dann habe ich ein Spiel gespielt, das man nur mit Kindern spielen sollte. Peach. Das Peach Game. Princess Peach. Und dann habe ich mich wieder in Rollenspielen verloren. Und zwar in den Verließen von Nahoyböck. Oder Nahoybeck. Ich kann es nicht aussprechen. Nahoyböck, richtig. Das war's richtig. Nahoyböck ist richtig. Ah, Nahoyböck ist richtig. Cool. Ich habe echt gerätselt die ganze Zeit, die ich es gespielt habe. Und was habe ich geliebt? Den Humor. Der Humor abartig. Ist super. Abartig. Es ist so funny gewesen, das Game. Davon habe ich gespielt. Gott, wie heißt's? Wie hieß es? Amulet of Chaos. Und dann die Ruinen von Limis. Und weil ich das Triple komplett machen wollte, habe ich auch noch die Verliese von Nahoyböck gespielt, trotz verbuggter Kampagne. Die Verliese sind ja so eine Art Dungeon Keeper. Ja, ist sowas wie Dungeons, Dungeon Keeper. Jeder, der die Kampagne davon spielen will, ich gebe euch einen Tipp. Ich habe nämlich rausgefunden, wo mein Bug getriggert wurde. Und der Bug hat mir immer meinen Speicherstand zerschrottet und mich 2 bis 3 Stunden zurückgeworfen. Du darfst nicht mehr machen, als die Kampagne von dir verlangt. Auch wenn du Erfahrung in solchen Spielen hast, hör auf zu denken. Folge dem Tutorial, alles klar. Richtig, einfach nur Tutorial folgen. So, jetzt sind wir da. Einmal runter. Wir haben sie, der Heuböck. Genau. Dann ging es weiter mit meinem Jahresspiel, das ich irgendwie erkannt habe, ich sollte es mal spielen, als es November war. Aha. Final Fantasy VII. Das Original. Das Gute. Das einzig Wahre. Aber ich war letztes Jahr schneller. Ich habe diesmal doch glatt 12 Stunden gebraucht, das durchzuspielen. Oh wow, nur so, also wirklich, du langsamer Sack. Letztes Jahr war ich in 10 durch. Geht's gut, Markus. Also wirklich, mal geht gut. Oh, und dann, was habe ich's geliebt, aber da möchte ich auch gar nicht jetzt zu viel sagen. Romancing Saga 2. Das war einfach nur bescheuert, das Game. Ich habe nur die Demo gespielt und das hat mir schon gefallen. God damn. König Awesome, Alter, war das dumm. Die Demo, das ist das erste Spiel seit 15 Jahren, wo ich eine Demo gespielt habe und die Demo mich dazu gebracht hat, es sofort zu kaufen. Sofort. Awesome. Entsprechend wahrscheinlich klar, warum ich jetzt noch nicht so intensiv drüber reden will. Ja, klar. Dann habe ich so einen kleinen, für mich tatsächlich so einen, ich scroll durch den Shop, man kauft's, man spielt's durch, passt, Bloomtown. Das war ganz witzig. Das war dieses Ding, wo die Story tatsächlich düster ist, als ich dachte. Die ist so deep, aber es ist so geil, diese Dämonen zu fangen wie Pokémon. Ja. So eine Art Persona-Pokémon im Pixel-Look. Nur, dass du hier strategisch die Monster brechen kannst, um sie dann auf deine Seite zu holen. Also du kannst sie gezielt psychisch fertig machen. Awesome. Das klingt jetzt, als wäre ich so ein Sadist. Ja, ganz leicht. Ja, dann gehen wir schon in eigentlich die letzten 2 Monate des Jahres. die aber dann doch nochmal richtig, muss ich sagen, was rausgezogen haben. Weil ich habe dann Dragon Age Wailguard mit allen Nebenstories und allem, was da drin zu tun war, beendet. Da war was sagst du zu dem Game? Ja, tatsächlich, es wird nachher auf keiner der Listen auftauchen, weder Top noch Flop. Bei mir auch nicht. Weil ich bin so gemischt. Ich fand's ein okayes Game. Es hat mir Spaß gemacht, die Quests zu spielen. Die Charaktere waren mit Ausnahme bis auf einem Charakter, der einfach keine Story hatte. Ja. Oder vielmehr, er hatte zu viele Stories. So würde ich es beschreiben. Der Charakter konnte nicht entscheiden, worum geht's in diesem Charakter. Geht's um seine Identitätskrise? Geht's um seine Charakterklasse? Geht's darum, warum er mit Menschen nicht umgehen kann? Oder geht's eigentlich darum, dass er eine komplette Identitätskrise hat? Oder geht's darum, dass er einfach scheiße geschrieben ist? Und am Ende taucht noch random irgendein Antagonist auf, weil uns irgendwo eingefallen ist, ach stimmt, nur 5 Storylines, das ist nicht genug. Der braucht ja auch noch jemanden, den er kloppen kann. Ja. Aber trotzdem, es hat alles in allem Spaß gemacht. Ich mochte die Charaktere. Es war sehr geradlinig, also du hattest halt null Chance, irgendwie richtig was zu verändern in dem Spiel, Auswirkungen zu spüren. Aber es hat eine Geschichte erzählt. Also es war für mich ein Geschichtenerzählspiel. Nach dem grauenhaften Desaster von 7 Rebirth war das schon in Ordnung. Ja, also so viel den Rant, den es bekommt, hat es nicht verdient. Es ist aber, glaube ich, einfach nur, weil die Leute was Falsches erwartet haben. Nein, die Leute die Leute wollten einfach, ist nicht bald aus Geld, also ist es scheiße. Das ist heutzutage das bei ist jedem Rollenspiel so. Egal, was für ein Rollenspiel aus, es ist nicht bald aus Geld, also ist es scheiße. Und ich hasse, das geht so mir schlimm. Selber auf den Sack, so sehr ich bald aus Geld liebe, aber vergleich nicht immer alles damit, was soll denn der Quatsch? Aber deswegen, es ist nicht topwürdig, weil es einfach nicht im Hirn hängen bleibt. Ich glaube, wenn ich es jetzt im Januar gespielt hätte, hätte ich schon fast wieder vergessen, worum es geht. Aber es ist auch nicht Flop, weil es hat zu viel Spaß gemacht dafür. Ja, das stimmt. Ja, dann habe ich mir noch Portal reingezogen, einfach mal wieder. Gott, war das... Yay! Das ist echt gut gealtert, Portal. Ach, Portal ist so geil. The cake is a lie! Ja, und dann habe ich noch so ein kleines Rollenspiel noch beendet, bevor es dann wieder an die ganz kurzen Spiele ging. Mal schnell Dragon Quest 3 2D HD. Mal ganz durchgezogen. Schnell, ja, aber wie du da auch durchgeflogen bist, Mann. What the fuck? Dafür, dass das Spiel so hart grindy ist, bist du da echt durchgeflitzt, muss ich sagen. Also, ich muss ja sagen, es gibt 2 Effekte, die das beschleunigt haben. Der erste Effekt, ich bin es gewöhnt, Dragon Quest zu spielen und sobald ich irgendwo Metallschleim spawn sehe, wird einfach erstmal gelevelt. Und dieses Spiel hatte da für mich eine Broken-Technik. Du levelst über die Schleime deine 3 Companions, dann gehst du zu dem Turm, wo du sie zurücksetzen kannst, gibst ihnen eine andere Klasse, levelst da hoch mit den Grind und tust sie wieder zurück. Immer so auf Level 40, runterstufen, weil sie verlieren nur die Hälfte der Stats. Das heißt, du grindest auf Level 40, stufst zurück, 40, stufst zurück und sie verlieren immer wieder nur die Hälfte der Stats. Und dann musst du noch ein bisschen mit den Persönlichkeiten arbeiten, sie permanent Bücher schlucken lassen von den Stats, die sie zu niedrig sind und dann passt es schon. Ja. Klingt doch einfach, oder? Eigentlich und schon. Der Enddungeon, der hat mich dazu gebracht, den einfachsten Schwierigkeitsgrad auszuwählen, wo du mit einem HP definitiv überlebst, wenn du gehittet wirst. Ah, okay. Weil es war so unfair schwer, wie dieser Anstieg von du bist außerhalb des Boss-Dungeons und du gehst in den Boss-Dungeon. Das wäre locker noch mal 20 Stunden Grind gewesen. Du die Leute um und drin wirst du umgehustet. Und zwar 2-Hit. Von normalen Random-Encountern. Mit anderen Worten, du hättest nochmal 30 Level grinden müssen. Nochmal so locker 30 Stunden mit irgendwelchen Metallschleimen reingrinden. Ja, das muss ja wirklich nicht sein. Ja, aber für die damaligen Verhältnisse wurde das Spiel rausgekommen. Aber wir reden zu viel davon, das kommt ja nochmal. Ja, und dann tatsächlich wirklich kurze Spiele. Lollipop Chainsaw, Repop durchgezogen. Gutes Game. Was sind das für so 8 Stunden, oder? Ungefähr? Ja, es sind so 8 Stunden, wenn du auch drauf aus bist, fast alle deine die Outfits von dir zu haben. Wird aber auch später nicht mehr auftauchen, weil es ist ein altes Game, es ist gut, man kann spielen, es ist aber so ein Brain-AFK-Ding. Wer schon immer Zombies mit Kettensägen oder einem Mähdrescher zerschnetzeln wollte, go for it. Der spielt Dead Rising. Und der tatsächlich Abschluss des Jahres, weil ich erwarte nicht, dass dieses Jahr noch irgendetwas durchgespielt wird, ist The Quarry. es waren jetzt so die Story-Reiter durchgespielt und jetzt noch die zwei Endlos-Dinger, in denen ich zumindest die Sachen alle freischalten konnte dann, ist einmal der Trading Card Market Simulator. Da habe ich alle Booster-Packs und alles freigeschaltet, was man dort drin kaufen kann. Und du hast die schlechte Variante gekauft, ne? Ja, da reden wir noch drüber. Ah, okay, gut, alles klar. Und tatsächlich, was ich mit draufgepackt habe, weil ich erst dann festgestellt habe, das hat eigentlich keine Story, aber ich überraschend schnell alles freigeschalten hatte, was da drin so möglich ist, Metal Slug Tactics. Oh. Es wird auf keiner Top und Flop auftauchen, deswegen nur so viel dazu erwähnt, was man lernen muss in Metal Slug Tactics. Es ist manchmal gut, schlecht zu sein, weil die ganzen Sachen und Personen konntest du erst freischalten, wenn du auch verlierst. Du musst immer einen gewissen Grad an Spiel vorantreiben, dann umgeklatscht werden, dann kriegst du einen neuen Typen dazu. Oder du kannst dann Waffen verbessern auf einmal. Oder du kannst Ausrüstung verbessern. Also dein Kritikpunkt ist also, dass du zu gut warst. Nein, so wollte ich das jetzt nicht sagen. Mein Kritikpunkt war halt einfach, es ist, wenn man Metal Slug kennt, mag man es, weil man die Charaktere mag, mit denen man spielt, aber es ist halt nicht wirklich eine richtige Story drin. Es ist eher so nur so ein seichtes Ding, irgend so ein Typ bricht aus und den musst du halt umklatschen. Kritikpunkt. Also wenn du zu gut bist, so wie ich ein Taktik spiele, ist das Spiel viel zu leicht und scheiße. Nein, so wollte ich das nicht. Ach, Mann. Es hat eigentlich gute Elemente, die dir echt Ressourcenknappheit vermitteln, weil du hast nur eine begrenzte Anzahl an Munition, die nicht automatisch aufgefüllt werden mit Levelaufstieg, sondern du musst Sonderziele in Missionen erfüllen, um die... Aber die Sonderziele, ja, die waren ein bisschen leicht, weil das ist nur vom Kaliber, mache mit Charakter X so und so viele Tag-Team-Attacken. Okay. Und das ist halt ein bisschen... Ich hätte mir manchmal tatsächlich gewünscht mit, ja, schaffe es immer über 50% der HP zu bleiben, das wäre schwer gewesen, oh Gott. Weil die Gegner hauen so dermaßen rein. Und daher taktisch fand ich es echt genial, weil du halt oftmals nur drei Typen hast. Du hast immer, also nicht oftmals, du hast immer drei Typen. Und die musst du dann durch die Map bringen. Du kannst sie zwar ab und zu wiederbeleben mit einzelnen Dingen, aber auch das sind Encounter, die wo du eigentlich für die Bossfights brauchst, wo du die Leute taktisch sterben lässt, damit du sie nach dem Boss-Switch wieder belebst, damit du dann mit voller Stärke wieder zurückschlagen kannst. Total genial, wie man das nutzen kann strategisch. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Und natürlich die Ressourcenknappheit und das Level-System dahinter. Du kannst nämlich mit jedem Level-Up von deinen Charakteren aus drei Auswahlmöglichkeiten wählen, was verbessert werden soll. Und da kannst du taktisch so viel draus machen. Aber die ersten drei Guys reichen, weil die sehr gut ausbalanciert sind. Du hast einen Mörser, du hast einen Maschinengewehrtypen und du hast einen Nahkämpfer. Man kann das Spiel auch durchspielen oder ein einziges Update zu benutzen. Look at me. Updates schon, also die Level müssen schon gut aufeinander abgestimmt sein, die Level-Ups. Und ich hatte Glück, was du für Gegenstände bekommst aus den Versorgungskisten. Das waren manchmal Waffen. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich wirklich habe. Wenn du dann mal verlierst, um die neuen Charaktere, Shops und alles freizuschalten, ist aber dein ganzer Spielfortschritt weg. Du startest wieder auf Level 1, ohne Ausrüstung, ohne alles. Weißt du, ich habe da gerade so im Kopf, so, wenn das andere Leute hören und das dann so auch probieren und dabei draufgehen und dann hast du die Szene von Iron Man 1, Tony Stark, The Syndicate. Markus hat das auch geschafft. Ohne die Leute abzugraden. Aber es hat Spaß gemacht, also... In weniger Zeit als ich. Markus hat das geschafft, nur mit drei Leuten. Ja, genau, so ist der Name im Kopf. Ah, schön. Ja, aber Sir, wir sind nicht Markus. Ja, genau. Aber Zeitempfinden ist bei mir wahrscheinlich auch relativ, weil für mich war es recht schnell durch, aber ich habe es auch gesuchtet und gegrindet wie ein Bekloppter. Das hast du allerdings, cool, ja, das stimmt. Taktikspiele sind schließlich deine Spezialität. Ein bisschen, ganz kleines bisschen. Und das war schon der Abschluss dann vom Jahr. Ja, aber danach hast du trotzdem nochmal, gegen Ende des Jahres hast du vor allem nochmal also, da hast du nochmal richtig zugelegt. Die Kurve gekriegt. Da ging es auf einmal richtig los. Ich hab das durch. Da hast du endlich deinen Grind wiedergefunden. Ja, ja, ich erinnere mich noch im September, wo ich gesagt habe, oh, ich bin froh, wenn ich auf 11, 12 Spiele komme. So, dass ich ein Spiel pro Jahr. Geballert. Ich bin jetzt wenigstens auf 2 Spiele pro Monat. Ich glaube tatsächlich, auch wenn es ein bisschen so aussieht wie Competition, was eigentlich gar nicht der Sinn war dahinter, aber wenn ich immer was reinposte in unsere Gruppe mit, hey, ich habe das durch, dass das doch irgendwie motiviert, glaube ich. Es motiviert, so, aber ganz ehrlich, das halbe Jahr hat mich nichts motiviert. Ich wollte nichts mehr zum Zocken sehen. Ich habe mich in WoW vergraben. Das war das einzige Videospiel, das ich noch gespielt habe. Ich wollte nichts mehr mit Story sehen. Wirklich gar nichts mehr. Ja, ich kann nicht. Kann ja, nicht man braucht halt dieses eine Spiel, was einen wieder zurückholt. Ja. Ja. Stimmt. Auf jeden Fall. Ja, gut. So, super. Jürgen. Dann kommt der gute Jürgen dran. Ja. Ich habe eigentlich im Gegensatz zu euch relativ gut ins Jahr reingestartet. Nämlich erstmal mit Fire Emblem 7. Oder auch einfach nur Fire Emblem in Deutschland. Ja. War das, welches war das? Das ist das mit Lynn, Eliwood und Hector. Also das, was halt in der, das allererste, was in Deutschland halt rauskam für den Game Boy Advance. Ah, über den Switch-Emulator. Ja, genau, es war, auf, war endlich auf dem Switch-Emulator angekommen. Halleluja. Und es hat nichts von seinem Charme verloren und ich hab's einfach wieder geliebt, da rein zu grinden. Ich kann es nicht auf meine Liste packen, weil ich ja schon ein paar Mal in meinem Leben durchgespielt habe. Aber es hat so gut getan, wieder ein gutes Fire Emblem zu spielen. Zwinker, zwinker, lach, lach. Ja. Oh Gott, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, es ist im Gegensatz zu gewissen Engagements, ja. Warst du da sehr engaged? War ich da sehr engaged, ja, sehr richtig. Und es war einfach wieder gut und es macht nur Spaß und es hat genau die richtige Länge und genau die richtige Schwierigkeit für so Noobs wie mich. Markus unterfordert das wahrscheinlich. Der muss wahrscheinlich den Hector Hartmut spielen, um sich dann immer bei ihm rauskitzelt. So gut bin ich nicht mehr. Ja. Ich bin auch verwöhnt worden von den neuen Taktik-Games, in denen man abschalten kann, dass die Leute für immer weg sind. Ich bin verwöhnt worden. Ich bin gemainstreamt worden. Ja, der bei Metal sagt tatsächlich so, ich habe halt nie verloren, dadurch habe ich nicht herausgefunden, was man noch freischalten kann. wenn ich das so bei euch höre, das klingt echt arrogant. Oh Mann. War auf jeden Fall ein Riesenspaß für mich. Dann direkt danach habe ich auch auf der Switch halt gespielt in der Collection Metal Gear Solid 3. Weil Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3. What so a thrill! What a thrill! Ich meine, es ist Metal Gear Solid 3. Ich habe in einem kompletten Podcast darüber geschwärmt. Ja, mein Lieblingsintro von dem Musikcast übrigens von meinem letzten, by the way. Vor allem, die Leiter! Vor allem am Ende. Die Leiter! Vor allem am Ende, als ich ganz oben war. Endlich oben! Didit! Och nö! Och nö! Du hast dich, glaube ich, komplett weggeschmissen, als du das gehört hast. Ich bin fast draufgegangen in dem Moment, ja, absolut richtig. Dann kam natürlich dann der Gut Punch erstmal mit Final Fantasy 16, was ich dann endgültig auch durchgespielt hatte. Endlich. Oh, ich vergaß, dass ihr das dieses Jahr erst durchgespielt habt. Ja, ich habe mir das ja immer so ein bisschen vor mich hergeschoben, weil es halt Final Fantasy 16 ist. Ja, warum nur? Ja, weil das gerade das Finale, so das letzte Spiel, nicht Drittel, aber das letzte Spiel Viertel, nur noch ein reiner Grind ist, sonst nichts. Ja, und es zieht sich bis ins Unendliche. Ja, und da, du hast nochmal, hier, mach nochmal 27 Fetch-Quests. So, ich habe die Fetch-Quests erledigt. Ja, jetzt musst du aber nochmal 4 Fetch-Quests machen und mach nochmal die 3 Fetch-Quests. Und dann haben wir es jetzt so langsam. Nee, noch nicht. Und es hört einfach nicht auf. Es ist grauenhaft. Obwohl die Story schon längst am Punkt ist, so, jetzt brechen wir alle auf. Wir sind alle vorbereitet, es kann losgehen. Nein, können wir noch nicht. Nee, aber mir juckt noch der Sack, wir müssen noch was tun. Ja, und dann hast du da NPCs, die er noch nie vorher kennengelernt hatte und dann musst du dann, ja, aber ich werde für dich mein Leben riskieren, was? Nee. Wer bist du? Geh weg. Ja, einfach furchtbar. Es ist, irgendwie bereue ich, dass wir keinen Final Fantasy 16 Podcast gemacht haben. Der wäre lang geworden. Der wäre sehr lang geworden, aber es wäre halt ein reiner Rant geworden. Es ist schon richtig so, dass wir den nicht gemacht haben, aber auf der anderen Seite, es wäre sehr witzig gewesen. Wobei, dieses Jahr wäre ich schon gar nicht mehr so randy drauf. Der Rant würde sich dieses Jahr auf was anderes konzentrieren. Absolut. Er sich auf was anderes konzentrieren. Aber ich habe mich dann ich habe den Schmutz dann direkt mit einem guten RPG wieder abgewaschen. Nämlich Golden Sun. Stimmt, ja, du hattest Golden Sun gespielt. Ich habe endlich nur den ersten. After all these years habe ich endlich mal wieder Golden Sun durchgespielt. Und es war einfach nur ein Traum. Es ist so für mich so, keine Ahnung, das ist so Urlaub für mich. Ich liebe dieses Spiel einfach. Aber nur den ersten, witzigerweise, nicht den zweiten Schaden. Ja, das hat was damit zu tun, wie mein Jahr einfach verlaufen ist. Ja, ja, okay, gut, alles klar, verstehe. Aber egal, das Spiel habe ich halt so tief genossen. Jede Sekunde in mich aufgesogen. Ich habe den Kopfhörer immer aufgehabt für die Musik. Ah, oh, sehr schön, sehr schön. Nein, sehr schön. Es gibt kaum ein RPG, das ich so sehr liebe wie Golden Sun. Obwohl es eigentlich, wenn man mal ein bisschen nüchtern drauf schaut, doch ein sehr Standard-Fantasy ist, was halt aufgehebelt wird durch sein Kampfsystem mit den Djinns. Dadurch bekommt es halt Tiefe. Ansonsten ist es eigentlich... Es hat halt viel Charme, aber es hat halt auch endlos viel Text. Du musst da teilweise wirklich eine halbe Stunde nur Textboxen lesen. Ich glaube tatsächlich, so sehr wie ich Mirror's Edge liebe, liebst du Golden Sun. Geht in die Richtung, ja. Also wenn wir irgendwann mal, und ich denke, das können wir mal machen, unsere Top 10 Lieblingsspiele aller Zeiten. Die oder man sowas, immer wieder spielen kann. Oh, ja. Wäre es auf jeden Fall auf einem Platz sehr weit vorne. Oh, das wird eine harte Liste, Alter. Ja. Das wird eine harte Liste. Aber dann bin ich natürlich gleich ins Fettnäpfchen getreten und habe den Yuffie-DLC gespielt. Oh nein! Wo ich mir einfach nur so denke, warum? Wozu war das da? Wozu? Wie kann man einen Charakter, den man früher mal mochte, definitiv in die Bredouille reiten? Die Antwort ist ja. Es ist halt einfach unglaublich gewesen. Es ist halt so... Ich meine, sie war ja immer ein aufgedrehtes Mädchen, ja, auch im Original natürlich. Aber nicht auf Kokain und Red Bull. Ja, es ist halt so fürchterlich. Das ist halt... Und es dreht sich ja nur um sie und der random Guy, mit dem sie rumrennt und dann stirbt er, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und sie ist halt zu Tode erledigt. Mit einem Typen, den sie gerade mal ein paar Stunden verbracht hat. Ja, und ich denke mir so, wer bist du? Zweitens, warum siehst du aus wie ein Rejected Kingdom Hearts Charakter Nummer X? Ja. Hä? Und dann kam Weiß um die Ecke. Ich dachte mir so, oh nein, bitte. Warum? Ja, weil der noch wichtig wird für den letzten Teil. Aber dann kam natürlich eins der großen Highlights, Persona 3 Reload. Ja? Oh ja. Aber da reden wir natürlich später noch in aller Ausführlichkeit drüber. Das ist... Genau. Es ist Persona 3. Spielt es, Leute. Es ist Persona 3. Spielt es einfach. Da ist es wieder. Spielt es einfach. Gefolgt von Grand Blue Fantasy Relink. Das habe ich nie beendet, ehrlich gesagt. Das habe ich angefangen. Ich habe den nervigen Nebencharakter gehört und habe gesagt, alles klar, dann. Ja, du meinst die kleinen Drachen, oder? Seitdem habe ich es nie wieder angefasst. Alter Schwede. Da rede ich auch später noch drüber. Dann habe ich einfach mal... Super Mario Land 1 durchgespielt. Oh ja. Super lang gespielt, geht ja nur eine halbe Stunde. Ist großartig. Ja, aber es ist einfach, ich liebe es, Punkt. Es war das erste Videospiel, das ich selber besessen habe, damals mit 9 Jahren, wo ich zu meinem Geburtstag meinen großen Gameboy bekommen habe, eben mit dem Spiel. Good times. Nice. Gefolgt von Mario vs. Donkey Kong. Sehr schönes, kleines Spielchen gewesen. War das das Remake-Ding oder das, war das das Original? Ja, es ist ursprünglich ein Game Boy Advance-Spiel gewesen. Ist so ein bisschen Lemminge-mäßig. So kleine Mini-Marios. Ja, die Story ist halt, es gibt eine Fabrik, wo es so kleine Mario-Roboter gibt. Und die findet Donkey Kong so toll, dass sie kaufen möchte. Die sind aber ausverkauft und dann dreht er durch und klaut die aus der Fabrik. Wie man das so macht, wenn man seinen Fanartikel nicht bekommt. Ja, richtig. Ist ein schönes kleines Lemminge-Spiel gewesen, auf jeden Fall. Okay. Dann kam halt Prinzessin Peach Showtime. Yay! Ja, Peach bekommt ihr eigenes Spiel. Sagen wir einfach, wir reden später drüber. Ja. Ja, es ist, ich muss ja jetzt ihn nicht jetzt schon, wenn es auf meiner Liste ist, man kann natürlich ahnen, auf alles welche, raushauen. Aber ich muss ja jetzt nicht schon alle Gedanken dazu rauslassen. Ja, genau. Dann habe ich aber mich wieder zurückgekämpft mit Super Mario RPG. Endlich habe ich es gespielt und auch durchgespielt und es ist einfach nur ein unglaublich charmantes RPG. von vorne bis hinten wunderschön designt. Und man hat Bowser selten so gemocht wie in dem Spiel. Möchte ich mal dazu sagen. Der läuft ja mit dir rum, glaube ich. Ja, ja. Der hat halt einfach sowas von. Er ist ja generell ja eigentlich der Sunday Morning Bösewicht aus Cartoon Bösewicht. Haha, aber nächstes Mal werde ich es schaffen, Mario. Und das wird hier ja ein bisschen aufgebrochen, weil er nun mal deine Hilfe braucht. Aber dieses klassische, ja, aber die Allianz geht natürlich nur jetzt. Aber er haut richtig schön rein und es ist echt lustig. Nee, kann ich jedem nur empfehlen. Vor allem, es geht ja echt nicht lang. Wie lange geht das so? 10, 12 Stunden? Länger geht das nicht. Sowas um die Richtung. Ja. Es geht echt nicht lang, dafür, dass es ein Square Enix JRPG eigentlich ist. Das war ja ursprünglich für Super Nintendo damals rausgekommen. Ja, ja. Aber für Super Nintendo gab es ja auch Final Fantasy VI, also. Ja, also bei uns ist ja nie erschienen, das Ding, glaube ich. Soweit ich weiß. Oder ist das bei uns erschienen? Nee, das kam, glaube ich, nur in Amerika raus. Und in Japan raus, natürlich, ist klar. Ja, bei uns gab es das irgendwie nicht, weil ich habe keine Ahnung wieso. Ja, weil die Europäer zu dumm für JRPGs sind, keine Ahnung. Vermutlich, ja, das kann sein. Dann war im Zuge der Souls-Wochen bei Stefan, ja, ja, ich habe sie die Souls-Wochen genannt. Nice. Da hatte ich ihm ja geholfen und dann ist der Spark natürlich auch auf mich übersprungen. Ich habe natürlich das gute alte Dark Souls Remastered schon wieder durchgespielt, weil es Dark Souls ist. Yay! Weil es Dark Souls ist. Hab mich aber bewusst dagegen entschieden, dann auch die anderen Teile zu spielen, weil ich nicht einfach die gleiche Liste wie Stefan haben wollte. Verständlich. Aber du hast den zweiten Teil nicht. Aber gehabt. Den ersten Teil kann ich halt immer spielen. Du hattest den zweiten Teil nicht. Hast du, glaube ich, gesagt. Du hast den zweiten Teil nicht in der PSP-Variante. Ja, inzwischen zufälligerweise schon. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Sowas aber auch. Ja, das ist sowas. Hopp. Dann habe ich mal wieder meinen. Ich glaube, wir haben hier zusammengesessen, einfach im Discord und haben gechillt. Dann habe ich mir einfach meinen 3DS geschnappt gehabt und habe darauf Pokémon Alpha Saphir gezockt. Und habe es dann auch gleich durchgezockt. Ach, das gute Pokémon. Ja, Pokémon damals, als Pokémon noch gut war, ja. Ah, lang, lang ist her. Also für mich ist Pokémon Alpha Saphir ganz klar das letzte wirklich gute Pokémon-Spiel gewesen. Der Umfang stimmt einfach, die Grafik ist wunderschön, es ist alles so verspielt, die Pokémon waren großartig. Einfach nur von vorne bis hinten ein richtig schönes Spiel gewesen. Cool, cool. Dann das Random Game von der Liste, weil kein Jahr ohne das Random Game von der Liste. Dead or Alive 3. Wo ich einfach den kompletten Story-Modus mit jedem einzelnen Charakter weggeboxt habe. Einfach weil ich das gute alte. Ach ja. Hast du da auch den Brüste-Slider gehabt in dem Teil? Nee, also den Wackel-Slider? Nee, den hattest du im zweiten Teil gehabt und der kam dann auch im zweiten. Es gab dann ja auch dieses, ich glaube, Remaster war es dann für die Xbox. Und da hattest du die Brüste Slider, dass sie entweder einfach nur gewackelt haben oder gefühlt aus Wackelpeter bestanden haben, ja. Das war furchtbar. Ja, die Brustphysik, nenne ich sie mal, war ja schon immer übertrieben bei Dead or Alive. Ja, aber das war schon krass. Die waren dann ja wirklich dann nur noch aus Wackelpudding. Das war ja auch nicht mehr schön. Also für mich zumindest nicht. Die hätten dich selbst K.O. gehauen. Ja. Aber es hat halt einfach wieder, es war so ein richtig schöner Retro-Abend, wo ich einfach wieder richtig schöne Dead or Alive reingrinden konnte. Es war schön. Es war wirklich schön. Hast du nur die Story gespielt? Du spielst, glaube ich, mehrere Charaktere, soweit ich weiß. Nee, du hast ja alle Charaktere. Ich glaube, es sind 12 oder so. Du kannst halt, es ist ja nur ein Arcade-Modus, wo ein paar Zwischensequenzen dazwischen sind und alle haben den gleichen Endboss. Ah, okay. Was aber eigentlich nur bei den Ninja-Charakteren Sinn macht, warum sie gegen ihn kämpfen, bei den anderen eigentlich nicht. Aber ist egal, sie müssen ja alle gegen den Endboss kämpfen. Und jeder hat dann halt eine individuelle Endsequenz spendiert bekommen. Ah. Die Männer immer in ultra cool und die Frauen immer in knapp bekleidet. Und ja, weil halt. Danach habe ich dann gedacht, ich muss mal echt wieder ein gutes Jump'n'Run zocken. und habe mir Super Mario Galaxy geschnappt in der Collection für die Switch. Oh, das ist so gut. Der Soundtrack war nicht von dieser Welt. Ja, das ist und der packt dich sofort wieder rein, dass es einfach durchzieht. Das war ja auch der erste, glaube ich, Mario-Soundtrack, der auch mit einem Orchester aufgenommen wurde. Ja, so weil gut. Weil auf dem Gamecube das Sunshine war, glaube ich, auch noch mit MIDI aufgenommen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall war das auf jeden Fall mit Orchester eingespielt und das... Es war so geil. Und es war auch das allererste Mal, dass ich Mario Galaxy komplett gespielt habe, weil ich ja, ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich habe ja nie eine Wii gehabt. Mhm. Und dadurch ist mir Mario Galaxy halt immer so ein bisschen durch die Lappen gegangen. Aber jetzt konnte ich es endlich spielen und ich habe auch wirklich jede Minute genossen. Obwohl ein kleiner Kritikpunkt ist halt, dass die Kamera nicht so 100% will, wie man selbst will, wenn man modernere Spiele gewöhnt ist. Nee, das stimmt. Ja, die ist manchmal ziemlich arschig. Und du merkst halt natürlich, dass es eigentlich auf die Wii Remote und Nunchuck-Steuerung ausgelegt ist und nicht auf eine Controller-Steuerung. Ich habe das ja mit dem Pro-Controller gespielt von der Switch. Das läuft ganz gut, aber so ja, aber du merkst, es ist nicht 100% darauf ausgelegt. Aber, ja, das will ich natürlich nicht im Spiel anlassen, das kann ich dafür. Zumindest funktioniert es besser als das Zelda mit der Steuerung. Surprise, surprise! Dann haben wir das gerade frisch ausgezeichnete Game of the Year, Astros Playroom, der Vorgänger ist das ja. Verzeihung, das kam danach. Aber Astros Playroom war natürlich genauso gut. Habe ich endlich durchgezogen. Astrobad. Das, was ja auf der PS5 vorinstalliert ist, was so komplett das Rumble-Feature und alles, die ja vom Controller klar macht. Es war eine Demo und die Demo war schon besser als manches AAA-Game, Alter. Ja, ich muss mich nochmal eine Stunde dahinsetzen, damit ich davon auch die Platin-Trophäe endlich habe. Weil ansonsten habe ich es von vorn bis hinten durchgespielt und es hat einfach nur Spaß gemacht. Dann habe ich meinen zweiten Run endlich von Baldur's Gate 3 beendet. Oh yeah. Mit Dante dem Barden. War es ein guter Run oder war es ein Evil Run? Es war mein zweiter Good Run. Ja. Okay. Wen hast du geromanced? Tatsächlich hier, jetzt, dass ich den Namen gerade nicht habe. Lazelle. Eine unglaublich interessante Romanze, weil ich glaube, ich erinnere nur wenige, die sie am Anfang des Spiels mögen, weil sie am Anfang halt auch nur unglaublich anstrengend ist. Aber je näher du ihr kommst, desto weicher wird sie halt einfach. Und sie, wenn sie erstmal eine Schwäche für dich entwickelt hat, ist sie eigentlich auch total niedlich. Ja, die würde ich am Anfang nur für dein Fleisch. Ja, am Anfang springt sie mit dir in eine Kiste, einfach nur, weil sie dich halt für einen geilen Kämpfer hält und deshalb einfach nur mit dir vögeln will. Ja. Und danach merkt sie halt einfach, der ist aber auch ein ganz cooler Dude. Er ist eigentlich ganz süß, den behalte ich. Ja, und es ist, je mehr sie sich öffnet, das ist echt süß eigentlich. Also da kann man nichts sagen. Und es ist halt Baldur's Gate 3. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren genug drüber gesprochen worden. Nicht nur von uns. Nicht nur von uns, das stimmt. Aber es wird noch öfter in unseren Durchgespielt-Listen kommen, da bin ich sehr sicher. Weil das ist so. Also ein Kumpel hat schon gesagt, sobald der nächste Patch kommt mit dem Koop-Modus, er hat es auf PC, ich hab's auf PlayStation, wir haben beide vor, es im härtesten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Zusammen. Es ist halt einfach, keine Ahnung, ich glaube, es wird in den ehrwürdigen Kreis der Spiele aufgenommen, die ich jedes Jahr einmal durchspielen möchte. Das ist ein Commitment, Alter. Ja, da gehört eben auch KOTOR zu und eben Dark Souls, ja. Und Mass Effect, nicht vergessen. Ja, Mass Effect nicht immer. Also es ist so, Mass Effect ist bei mir eher so ein alle zwei Jahre Ding. Kann ich verstehen, ja. Aber wenn dann alle drei hintereinander mit den großartigen... Dann gleich die Collection. Ja, es bleibt nie nur beim ersten Teil. Und Gott sei Dank gibt es nur drei Teile, es gab niemals einen näheren neueren. Schade, dass BioWare da nie weitergemacht hat. Also BioWare hatte mal vor, sowas wie Andromeda zu machen, aber es kam halt nie raus. Ja, es gab halt nur die Storyboards. Sehr, sehr traurig, ja. Ach, Gott sei Dank. Ich meine natürlich schade. Dann habe ich weitergemacht mit einem Indie-Game, nämlich The Plucky Squire, der kühne Knappe. Das ist sehr schnell wieder verschwunden aus sehr vielen Radars, komischerweise. Das Problem bei dem Spiel ist, ich meine, ich habe es auf meiner Liste, dementsprechend sage ich jetzt nicht allzu viel dazu. Das Problem ist halt einfach, dass es halt am Ende, zum Ende hin zu repetitiv wird. Aber wie gesagt, da sage ich später noch was zu. Okay. Dann kam aber das von mir gerade angekündigte Astrobot dran. I am Astrobot. Auch der Soundtrack. Ui, ja, ist ja gut. Es steht auch auf meiner Liste, dementsprechend sage ich nicht viel dazu, aber ein absolut fantastisches Game einfach. Ja, es ist ja selten ein Spiel ein erlebt, sehr gutes Hop- also, und Springspiel. Was heißt selten? Also lange nicht mehr ein Spiel erlebt, was so detailverliebt ist halt. Ja, vor allem wenn du PlayStation-Fan bist, ist das ein Muss. Ja, vor allem PlayStation-Fan der ersten Stunde. Ja. Gefolgt dann auch ein ziemliches Random-Game, nämlich Batman Telltale. Erste Episode oder zweite? Nee, es war die erste Story, die du halt komplett durchspielen konntest. Also Season 1, okay. Season 1, genau. Das war gut von Telltale. Das war überraschend gut. Richtig gut. Hat sich ja vor allem, sehr mit auch mit Bruce Wayne auseinandergesetzt. Unglaublich interessant. Ja, war und sehr, natürlich, sehr geil und natürlich gemacht. Eine Schade. Unglaublich heiße Catwoman. Ja. Oh, oh, yay. Hi. Ja, hat aber mächtig Bock gemacht. War richtig gut. Und natürlich Telltale-typisch auch nicht besonders lang. Ja, also es ist... Ich glaube, ich habe da 2 Nachmittage dran gesessen oder so. 8 Stunden, 9 Stunden? Ja, irgendwas in die Richtung. Muss. Irgendwas zwischen 6 und 8 Stunden, glaube ich. Ja. Dann ein ganz kurzes Spiel, aber es hat richtig Bock gemacht. Bloodstained Curse of the Moon 1. Das ist, das ist so Metroidvania-mäßig, so Castlevania. Castlevania-mäßig, nicht Metroidvania. Es ist geradlinig komplett. Okay. Ich meine, du kannst noch Charaktere freischalten, in denen du noch so optionale Wege gehen kannst, aber es ist kein Metroidvania. Alles klar. Also es ist eher ein Oldschool Castlevania. Es hat auch so einen 8- bis 16-Bit-Look ungefähr. Den zweiten Teil habe ich witzigerweise schon vor ein paar Jahren gespielt, aber den ersten noch nicht. Und dann war der im Angebot im Shop und dann habe ich es mir halt gegönnt. Und das ist wirklich nicht lang. Das geht 2 Stunden, glaube ich. Dann gibt es natürlich noch eine Second Quest, wo du ohne den Hauptcharakter mit den anderen freigeschalteten Charakteren retten gehen musst, aber das ist so ein bisschen wie bei Super Goose and Ghost. Du spielst einfach dieselben Level nochmal, nur um halt das finale Ende freizuspielen. Ist so, nee, da habe ich keinen Bock drauf, auch wenn es kurz ist. Verständlich. Ja, vor allem, du hast den Hauptcharakter mit seinem Katana nicht dabei. Nee, danke. Dann ein lang erwartetes Spiel von mir, Dragon Ball Sparking Zero. Optisch unglaublich schönes Dragon Ball Spiel. Leider nicht gut gebalanced. Du hast, ja, ich war dabei. Du hast ganz klar Charaktere, die unendlich viel schwächer sind als die anderen. Weil ich hätte der Zwei-Spiele-Modus ist seltsam. Über den reden wir gar nicht. Und ich rede später nochmal drüber, aber es ist halt nicht gut gebalanced. Okay. Aber optisch unglaublich beeindruckend und jeder Dragon Ball-Fan muss auf jeden Fall mal reingezockt haben. Ja, das auf jeden Fall. Dann also ich meine, wenn man die Budokai-Games mag, ist das, glaube ich, ein guter Nachfolger. Ja, es ist ja quasi Budokai Tenkaichi 4. Ja. Ja. Es ist auch nichts anderes, steuert sich auch genauso. Ah, cool. Dann von mir eben schon, nennen wir es mal angeteased, KOTOR natürlich, weil, yay, wie schon öfters erwähnt, ein Jahr ohne KOTOR, ohne mich. Gut oder böse? Nochmal gut, aber nächstes Jahr ist wieder böse dran. Wieder mit Reban oder mit John Star Wars? Es war ein weiblicher Charakter, also war es Jane Star Wars. Jane Star Wars, sehr gut. Ich muss, glaube ich, nicht mehr viel über KOTOR sagen. Ich liebe es einfach. Eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. KOTOR ist dann KOTOR. Unser aller Lieblingsspiel, Final Fantasy VII Rebirth. Ja. Hooray! Das Spiel, was ich mir über das wirklich... Ich habe ja mit euch beiden eigentlich gleichzeitig mehr oder weniger angefangen, aber ich bin der es am weitesten vor sich hergeschoben hat die ganze Zeit. Ja, wo ich dich darum angebettelt habe. Beende es endlich, verflucht nochmal. Ich habe euch beide angebettelt. Dass, Gott sei Dank hast du es dann durchgespielt, Stefan. Dass ich mit irgendwem reden kann. Und dann habe ich aus welchem Grund auch immer deine letzte Spieldrittel auch voll den unnötigen Ehrgeiz entwickelt gehabt. Ja, komplett sinnloser. Sorry, komplett sinnloser. Ja, das ist einfach schneller. Ich habe das Gefühl, da werden wir noch sehr, sehr ausführlich nachher drüber reden. Ja, ich glaube auch. Und um mich halt von diesem Meisterwerk zu erholen, habe ich Urlaub in Stardew Valley gemacht. Und seitdem bleibt er in Stardew Valley. Ich lebe jetzt auf einer Farm. Der Jürgen lebt jetzt auf einer Farm. Ja, ich lebe jetzt auf meiner Farm. Zusammen mit Abigail natürlich, mit wem auch sonst. Und war das erste Mal, dass ich so richtig Stardew Valley gespielt habe. Ich habe so irgendwann mal 4 Stunden angezockt gehabt. Und habe es dann immer nie weitergespielt, weil ich wusste, ich komme da nie wieder raus. Jetzt habe ich es richtig gespielt und, Überraschung, ich komme da nicht mehr raus. Es ist halt großartig. Es ist das beste Harvest Moon, das es gibt. Ja, mein Problem ist, seitdem ich das Spiel gespielt habe, sind für mich andere, die 3D-Dinger zum Beispiel von Harvest Moon, einfach hässlich und ich will die nicht sehen. Und auch so unbalanciert und unausgereift und nicht durchdacht. Ja. Und es gibt so eine lange Liste, was die anderen nicht sind. Es gibt halt nur 2 Spiele, die für mich da mithalten können. Das eine ist eben Back to Nature von der PlayStation 1. Einfach weil es für mich die Harvest Moon-Formel einfach gefestigt hat, wie sie ist. Und halt eben Friends of Mineral Town, was eigentlich nur ein Remaster von Back to Nature ist. Okay, also die beiden besten Spiele, die so sind wie Stardew Valley, Back to Nature und Back to Nature. Ja, ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem neuen Stardew Valley sozusagen. Ich habe dieses Fields of Minister oder so, wie es hieß, dieses Sailor Moon Stardew Valley habe ich mir jetzt mal gekauft und werde das auf jeden Was Fall Was du dir mal dann anspielen. Dementsprechend mal anschauen solltest, zumindest anschauen solltest, ist dementsprechend halt hier, es heißt glaube ich Friends of Mineral Town oder so. Friends of Mineral Town. Das ist ja das quasi geremakte Back to Nature. Harvest Moon. Back to Nature, ja. Okay. Dann kamen noch 2 Spiele, nämlich einmal Power Rangers, Rita's Rewind. Spreche ich später nochmal ausführlich drüber. Ist ein sehr spezieller Fall tatsächlich. Aber es hat das Go-Go Power Rangers Lied drin, das heißt, es ist. Da ist mein Herz schon genug aufgegangen. Und etwas, was euch, glaube ich, auch ein bisschen überrascht hatte, mit Platin-Trophäe Sly Raccoon noch durchgespielt, womit ich das ja auch mehr oder weniger zocktechnisch beendet habe. Ja, einfach halt mal noch so nebenbei am Ende so schnell ein Platin rausdonnern. Ja. Nee, das Ding bei Sly Raccoon ist, ich meine, ich rede später nochmal drüber, aber um es simpel zu halten, im Endeffekt ist die Platin-Trophäe einfach nur alle Sammelgegenstände einsammeln, das Spiel komplett durchspielen und ein paar extra Challenges in den Leveln machen. Und das kannst du machen, während du halt gerade das Level durchspielst. Du musst es halt nur vorher wissen. Okay. Wann hast du es zuletzt durchgespielt eigentlich, wenn ich dich fragen darf? Damals, wo es rauskam, noch bei PlayStation 2 oder in der Collection? Deshalb steht es auf meiner Liste. Noch gar nicht. Nice. Ich habe es damals, als es noch Giga Games gab, also das echte Giga Games. Ah, langes her. Das gab es ja nur im Kabelfernsehen und meine Eltern hatten Satellit. Und ich konnte halt nur bei meiner Oma Kabelfernsehen gucken und dann, ich war öfters mal Wochenende bei ihr und dann lief halt eben Giga Games. Und da hat Simon dann das Spiel vorgestellt gehabt, weil er hat ja den Konsolenbereich gehabt. Ja. Und ich habe mich da schon in das Spiel verliebt. Aber aus welchem Grund auch immer kam ich nie da dran. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und jetzt war es endlich nach wirklich, keine Ahnung, 20 Jahren oder wie lange das her ist, 15 wahrscheinlich nur, nicht 20, war es endlich soweit und ich habe wirklich jede Sekunde genossen. Wenn ich es damals schon gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich bei meinen Top 5 PlayStation 2 Games. Es ist einfach nur, es ist so unendlich charmant. Es ist Wahnsinn. Ist es, ja. Ich habe damals, weiß ich mal heute noch einen Arsch für, ich habe damals die Collection, die PlayStation 3 Remastered Collection gekauft für 5 Euro in der Grabbelkiste. Und musste sie leider dann verkaufen, aber ich habe sie verkauft für 150 Euro. da weiß ich mir heute noch einen Arsch für, dass ich die weggeben musste. Aber dennoch, Sly Cooper Games sind absolut großartig. Die sind wirklich gut. Hast du den vierten eigentlich gespielt? Diesen Back to Time oder wie immer der hieß? Ich habe ihn angezockt gehabt. Das Problem ist, dass es nicht so gut modernisiert wurde, wie es hätte sein sollen, glaube ich. Der war auch Ewigkeiten in der Produktionshölle. Ja, es war ein bisschen in der Produktionshölle wahrscheinlich auch. Der Ansatz war gut, das Problem ist, dass halt hier allen voran Ratchet und Clank es optisch halt komplett überholt hatte. Okay, ja. Und damals haben alle, ja, wenn es nicht viel, wenn es nicht Full HD war, also und 60 FPS ist das Spiel scheiße. Das ist ja auch heute noch so, ich weiß. Aber dadurch wirkte es halt ein bisschen altbacken, nenne ich es mal. Und Collectathons waren damals einfach nicht in. Ja, aber die Jump'n'Runs waren das. Jump'n'Runs, ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen Jump'n'Runs und Collectathons. Wie war das mit den Ratchet und Clanks? Waren die auch Collectathons oder nicht, waren das reine Jump'n'Runs? Nicht wirklich. Die sind ja auch halbe Action-Adventures mit ihren Knarren. Das darfst du ja nicht vergessen. Ja, genau wie Jack und Dexter, ja, stimmt. Ja, Jack und Dexter, ist ja, das hat sich ja nochmal in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ja, dennoch sehr cool. Das war's bei dir? Das war meine komplette Liste dieses Jahr. Das waren unsere Dreierlisten. Meine war natürlich wie immer die längste. Nicht dieses Mal war es die längste. 44. Leider waren es nicht 36. Hätte ich mir denselben Spruch gebracht. Wenn ich über 36 war, dachte ich. 36, hast du selbst gezählt? Wenn ich über 36 war, dachte ich mir so. Ich habe doch gesagt, du kannst nicht bei 36 aufhören. Das haben wir alle gesagt, ja. Ich habe es direkt zu dir gesagt. Entweder bereitet er es alles so weit vor, dass er dann im Januar dann gleich 15 Spiele dann an einem Tag durchspielt. 1. Januar. Brüpp, guckt mal, was ich alles durchgespielt habe. Damit er schon die ersten 15 Spiele für den nächsten Cast hat. Hätte ich machen können, ja, aber dann dachte ich mir so, nee, das wäre Blödsinn gewesen. Nur für den einen Gag, das wäre einfach Blödsinn gewesen. Vor allem, was du dann nächstes Blödsinn. Jahr an der Anzahl durchspielen würdest. Ja, das ist... Wenn du im Januar schon auch irgendwo startest. Zwischen 30 und 50 Spielen wieder durchspielen, wenn du dann direkt quasi mit 15 reinstartest. Das wäre brutal. Also, ich sage hier voraus, es werden mindestens 30 auf jeden Fall. Ich sag ja, irgendwas zwischen 30 und 50 wären sowieso wieder bei dir. Nein, wobei, ich muss tatsächlich sagen, die Sprüche von dir dieses Jahr waren fantastisch, die du mir entgegengeschleudert hast. Mein Liebling war unter anderem, Schlaf ist für dich auch nur die Hauptquest, die du ignorierst. Der Spruch war so geil, der hat mich wirklich, wirklich weggehauen, als ich das gesagt habe, als du das gesagt hast. Das war so gut. Oder wo mich die Seuche dieses Jahr erwischt hatte. Mhm. Und ich tierisch krank war und ich Dark Souls gespielt habe und du gesagt hast, kannst du überhaupt zocken? Und meine Antwort darauf war, ich zock immer. Was auch etwas in mir ausgelöst hat. Was? Nee, es war ja einfach so, dass ich dieses Jahr in noch ein viel tieferes depressives Loch gefallen bin, als ich je gefallen bin. Leider, der Grund, warum ich mich inzwischen ja auch in Therapie befinde, tatsächlich. Und Ich kann es auch jetzt gerne öffentlich im Podcast nochmal sagen, ohne deine Leidenschaft für Videospiele wüsste ich nicht, wo ich wäre. Weil die hat mich immer wieder zurückgezogen, wir teilen diese Leidenschaft und du hast mich dann immer wieder zurückgezogen, dass ich doch den Controller wieder in die Hand genommen habe. Da muss ich dir auch nochmal echt für danken. Ist einfach so. Da danke ich dir. Ist ein bisschen eklig kitschig jetzt, aber ich wollte es auch noch mal losgeworden sein. Ah, warte, hier ist so ein Pupsgeräusch. Okay. Wir sind auf dem selben Niveau. Nein, aber es ist etwas, was ich sowieso noch mal loswerden wollte, auch gerne öffentlich im Podcast, das stört mich nicht. Es ist halt, das eine ist natürlich meine Freundin, wer auch sonst. Und halt eben meine Freunde, die meine Leidenschaft zu Videospielen teilen und die Glut halt nicht haben ausgehen lassen, ja. Und Stefan ist da halt bei allem oben dran, weil ich weiß nicht, wie er es macht, aber er schafft es, egal wie sehr du auf nichts Bock hast, dich trotzdem wieder an den Controller zu bringen und dein absolut. Hobby wieder zu lieben. Ich glaube, ohne dich wäre es wirklich bei 10 Spielen gewesen, Stefan, bei mir. Jetzt habe ich meinen Kitsch auch noch beendet. Ja. Jesus. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich spiele die Dinger einfach nur und bin halt begeistert. Videospiele sind mein Hobby und mein Leben. Es ist aber ansteckend, die Begeisterung, die du hast. Das ist kein Hobby mehr bei dir. Das ist wirklich dein Lebensstil. Und das meine ich wirklich in aller Anerkennung. Es ist mein Lebensstil, ja. Es ist tatsächlich mein Lebensstil. Also ohne Videospiele, ich weiß nicht, was ich tun würde. Vermutlich würde ich, keine Ahnung, mich erhängen oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wenn du nie Vermutlich Videospiele für Videospiele. Dich entdeckt hättest, wärst du jemand, der dann einfach Bücher liest oder so, weil du bist zu introvertiert, um irgendwas mit irgendwie in einem Sportverein oder sonst wo zu sein. Dann wärst du vielleicht einfach nur ein Bücherwurm oder ein Serienjunkie, irgendwas in der Richtung. Ja, du hättest Filme, trotzdem irgendwas, Filme, mit dem du dich zu Hause einschließt, definitiv. Mit meinem, damals, wo ich den besten PC aller Zeiten hatte, habe ich ja nur Filme geglotzt. Ich habe nur Filme geschaut. Nur Filme und Serien. Das war brutal. Schummelig wäre ich so einer, der nur Filme und Serien geguckt hatte irgendwann. Ja, aber wie gesagt, Videospiele sind mein Leben tatsächlich. Ich finde es großartig, dass ich Freunde habe, mit denen ich das teilen kann. Auch ihr beide seid meine besten Freunde, absolut. Mit denen ich das tatsächlich teilen kann, die auch genauso begeistert sind wie ich, was Videospiele angeht, auch was neue News angeht. Und auch wenn ich es irgendwie immer wieder schaffe, euch zu influenzen, was man jetzt hier auch mal sagen kann, weil ich schaffe das ja auch immer irgendwie, euch mit Sachen zu begeistern, von denen ihr irgendwie entweder noch nie was gehört habt oder nur am Rande was mitbekommen habt, oder ich schmeiß einfach irgendeine News rein und sag so, hey Jungs, hier, das Game kommt raus, das sieht interessant aus. Und dann höre ich von Markus, ja, ich habe mir da die Special Edition gekauft und hab's durchgespielt. Die Digital Deluxe Edition war gerade im Angebot. Ja, war gerade im Angebot. Und ich schicke rein, oder ich schicke irgendein so ein Angebot rein, hey, hier, das Spiel sieht interessant aus, kostet auch nicht so viel, und ihr so, oder einer von euch sagt, ja, ich hab's mir geholt, ist richtig cool, danke für den Tipp. Ja, also, wir haben auch schon mehrfach drüber gescherzt, hätte ich mit der YouTube-Zeit damals, jetzt die YouTuber damals groß geworden, hätte ich früher angefangen und hätte vielleicht sogar mich daran gehalten und hätte Videos gedreht. Ich glaube, ich hätte eine relativ okaye Sammlung an irgendwelchen Leuten angehäuft. Aber da hat ich mich denke, halt du wärst einer dieser Influencer, die irgendwo zwischen 10.000 und 50.000 Abonnenten wären. Permanent dann auch Rätsel-Exemplare bekommen, ja. In der Hoffnung, dass du sie für gut empfindest, weil die Leute sie dann kaufen. Ja. Oder du sagst, hey, Leute, das Spiel mag zwar richtig schlechte Rezensionen haben, aber eigentlich war es gut. Aber eigentlich war es, aber ich fand es gar nicht schlecht. Ich fand es ganz okay. Ja. Aber hey, wenn ihr das Spiel übrigens kaufen wollt und ihr wollt es in einer besseren Version kaufen, wird es doch läuft, geht auf Good Old Games! Ah, das wäre immer noch mein Traum, wenn die mich sponsern. Auch nur, wenn es doch dann ein einziges Ding wäre. Ah, das wäre schön. Das war jetzt in überraschend tiefer Deep Talk am Ende des Podcasts, ja. Ja, aber dennoch ist auch das, dafür sind Podcasts ja eigentlich auch da, dass es nicht nur über Themen, dass man über jeden möglichen Shit redet. Hier reden die halt hauptsächlich über Videospiele und Sachen, die wir durchgespielt haben. Ich meine, wir sitzen hier seit anderthalb Stunden und braggen darüber, was wir durchgespielt haben. Das macht eigentlich kein Schwein, aber dennoch. Wir machen es gern. Dennoch, es ist trotzdem nur guter Content. Stunden. Warte mal, was mit den Top und Flops passiert. Weil dann halten wir uns ja nicht mehr zurück mit unserer Meinung über die Spiele. Oh ja, das wird richtig funny. Darauf könnt ihr euch auch freuen, auf den nächsten Teil des Casts. Das sind nämlich, wie die beiden schon erwähnt haben, unsere Tops und Flops des Jahres 2024. Mhm. Das wird richtig funny. Ich freue mich ja auch schon daran, wenn wir alle drei denn hier wieder im selben Call sitzen. Wir nehmen das übrigens hintereinander auf. Deshalb haben wir auch die ganze Zeit gesagt, da reden wir später drüber, ja. Richtig, ja, genau. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr da auch wieder reinschalten werdet. Das werdet ihr natürlich, weil das ist der meistgehörte Cast des Jahres. Tatsächlich. Und ich. Obwohl 10 Klicks immer alleine von mir kommen. Und ich freue mich auch schon, euch dann auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu können. Und ich freue mich, wir freuen uns jetzt schon auf die Ende des Jahresliste auch für nächstes Jahr. Ha! Ich meine, es werden eh nur 2 Games. Oh, was hast du gespielt? Ja, GTA 5 und Monster Hunter. GTA 6 meinst du zwar, aber gut. GTA 6 und Monster Hunter. Ja, okay, tschüss. Ja, das Monster Hunter ist ja ein bisschen Zeit. Sagen wir, es wären dann 3 Spiele. Oh, okay, gut, alles klar. Ihr wisst, wie es läuft, das sagen wir jetzt. Und nächstes Jahr, ja, ich habe so 40 Spiele durchgespielt. Ja, ich glaube, ich sag dann auch, ja, ich habe so, ja, hey, Leute, ich habe meinen Rekord gebrochen, 74. Ja, vor allem, ich weiß noch, dass Markus und ich letztes Jahr gesagt haben, ja, wir wollen uns wieder auf die Qualität und nicht auf die Quantität. Und wir waren trotzdem beide wieder Richtung 30 Spiele unterwegs. Hey, Wahnsinn. Ja, richtig, ja. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich es nochmal, also, dass ich es mit 44 nochmal schaffe. Mir wird schlecht, wenn ich dran denke, was passiert wäre, wenn ich nicht ein halbes Jahr ausgesetzt hätte. Ja, du wärst wieder auf die knapp 50 Spiele von letztem Jahr gekommen. Oder noch locker. Ein paar JRPGs mit 100 Stunden mehr. Oder so. Die du halt in 20 Stunden durchrockst, weil du sagst, die sind mir zu leicht. hier, ich habe meinen Charakter jetzt das ultimative Schwert ausgerüstet, jetzt renne ich da durch, jetzt habe ich ihm Dolch ausgerüstet, der nur der minus 5 Schaden macht und mich selber noch verletzt, dreimal hintereinander und trotzdem ist das Spiel zu einfach. Man muss dadurch trainieren für die harten Bosskämpfe, die richtig unfair schwer sind. Und der Kerl mag keine Souls-Games, das werde ich nie verstehen, aber gut. Gib ja, Souls der eine Story und dann such dich durch. Der hätte 5 Stunden One-Shot-Bild gebaut. Ja, locker, das stimmt auch, ja. Okay, ich danke euch dafür, dass ihr hier wart mit mir und mit mir über unsere Listen gebraggt haben, was wir durchgespielt haben, weil wir sind alle drei reiche Kacknerds, die sich den Scheiß leisten können. Jederzeit. Das soll doch mal gesagt werden. Es immer ist, wieder gern. Und freut euch auf gleich oder das nächste Mal, je nachdem, wann ihr das hört, auf die Endjahresliste. Wir freuen uns auch schon drauf, denn das wird richtig funny. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke meinen zwei Freunden nochmal, dass ihr hier wart. Bis gleich und oder zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut. Adieu.